Und ja, heute habe ich Alvin Ja. und Annegret stets. Ich kenne wir uns so Geborene lange. Maya. Geburt Maya. mit Y. Ja. Ja, das heißt es bei uns alle mit Y. Ja. Ich musste gerade echt überlegen, wir kennen uns jetzt ja auch schon, ich weiß gar nicht wie lange, aber schon ein paar Jahre. Ja. Aber den Nachnamen habe ich nie ausgesprochen, deswegen war das, ist das echt ungewohnt. Und dazu haben wir hier noch auch unsere kleine Süße, ne? Eine kleine hübsche Hündin, die aussieht, als wäre sie ganz jung wäre. Ne, Luna. Und Charlie, aber Charlie ist alt und legt sich zur Seite, der will nicht gestört werden. Nur damit die überhaupt einen Einblick kriegen, unsere Hörer, wen wir hier haben. Namen hatten wir und euer Alter. 75, Ja, also man kann sich schon denken, wir haben schon was von Neuwürmstock gekannt, da war ich noch nicht mal ein Gedanke bei Mama und Papa. Seid ihr in Neuwürmstock geboren eigentlich? Nee, in der Graben, Und du eigentlich in auch? Fischbeck, Fischbeck, in der Kaserne. Kaserne? Ja. Aber es war damals keine Kaserne, oder? Doch, Doch. Ach doch, Hausgeburt. das war ja vorher, ja, stimmt, das war ja vorher Die ist auch schon. 38 gebaut worden. Die Kaserne. 38? Ja, die Mein Fischbäcker. Gott, das sind Zeiten. Nee, das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Aber du hast doch, geboren seid ihr noch Graben und Fischbeck, wie seid ihr noch nach Rumsland gekommen? Im Krieg. Unser Vater ist in der Kaserne angestellt gewesen nach dem Ja. Krieg. Und deshalb sind wir in die Kaserne gezogen. Hatte eine Dienstwohnung da. Ist das darum, wo du mir das mal gezeigt hast, im ehemaligen Bundeswehrgelände da hinten, in dem Nee, das Übungsgebiet? ist hier in den roten Häusern, wo wir gewohnt Ach, die haben, vorne noch. Die erst. unten an der Straße Ja, sind. okay. Also direkt die alten, Ja. wo was jetzt praktisch neu oder was abgerissen werden soll. Ja. Okay. Da haben wir direkt drin gewohnt. Und dann sollte die gesprengt werden und dann mussten wir raus. Anfang 45 mussten wir raus. Von den Deutschen selber gesprengt, Ja. oder? Haben sie dann aber nicht mehr gemacht. Und dann sind wir in so ein altes Blockhaus gekommen, oben in der Heide. Das gehört zu Wulmsdorf. Auf dem Übungsgelände, Da, wo heutigen. ich Ja. alte Heimat habe, Ah, okay, also da da, wo die standen Blockhäuser. Munitionsbunker praktisch Ja, sind, da in der gegenüber Gegend. da. Ja, Gegenüber. okay. Dass die Leute sich das mal vorstellen können. Die Caches kennen die Leute nicht, deswegen müssen wir so ein bisschen genauer beschreiben. Also letztendlich so Nähe Munitionsbunker Ja. gegenüber. Was heute aber, ja, heute ist ja wieder frei, Heute aber ist wieder was so frei. Übungsgelände praktisch war. Ja. Da standen Häuser drauf, das war Ein, ordentlich, nee, ne? ein Ein Blockhaus. Blockhaus. Das war eigentlich damals mal ein Offiziers. Vergnügungshaus. Ja. Das war im Abseits im Wald, das haben die sich da hingesetzt und da haben die Frieden gemacht. Ah Ne? ja. Und da mussten wir dann im Krieg reingekommen in Weil sie das nicht Haus. wussten, wohin mit uns. Nicht? Ja klar, wir müssen sie unterbringen. Was heißt nach dem Krieg? Denn direkt 45, Nee, 46 oder? das war Anfang, noch im Krieg war das. Ja. Im Krieg, so, ich weiß nicht, Februar, März 1945 mussten wir dann raus unten, weil da die Front näher kam. Und dann sind wir da oben hingekommen. Und da fest gewohnt oder auch nur Ja, vorübergehend dann? nee, 14 Jahre. Oh Gott, ja, das kann man fest gewohnt sehen. Ja. Wie ist denn das genau? Und die Bundeswehr hat drumherum geübt oder wie muss ich Ja, mir. nachher, ja. Ja. Das muss ja. Ich, also, Erst waren die ja, Engländer erst waren die ja. Engländer da. Ah, Die okay. haben Ach ja ja, stimmt, Bundeswehr, ja. den Schießstand gebaut da, die Engländer. In Halten. Den alten Was Schießstand. heißt der alte? Welcher ist das? Das ist der nach Neuwulmsdorf hin, wo jetzt wieder Naturschutz hinkommt mit der Heide. Ja, Okay. von Neuwulmsdorf hochkommt, kommt man direkt auf diesen alten Schießstand. Ja, Der okay. ist damals gebaut worden von den Engländern und die haben da auch fix Bum-Bum gemacht. Boah, habt ihr laut gewohnt dazwischen. Ja, mein Und Opfer machten nachher Bumm. dann später die Bundeswehr, ne? Die hat dann da auch geübt. Ja, die wussten ja Ja. nicht, wohin mit uns. Wir Wir hatten, haben. das Grundstück war ja vom Bund gemietet. Wir haben da zur Miete gewohnt. Und 59, da mussten wir dann raus. Da wollten wir auch dann weg da, ne? Ja gut, das ist auch ein merkwürdiges Wohnen dann da ja. Ja, Also. kein Strom, kein Wasser am Haus, nix. Ja gut, das machen ja früher nun nicht so unüblich, Nö. aber dieses, also so mitten auf dem Bundesweg gewesen, Ja. eigentlich, seid ihr die Einzigen gewesen, oder gab es da noch mehr? Nee, Nee, wir waren die ja. Einzigen da. Die nächsten waren dann Das hinten, wo ist. der neue Schießstand ist, da zur Heide hin, ne? Ja. Jungfernweg, da Okay, Jungfernweg. das ist ja, Ja. aber das ist ja wirklich, das ist Und ja. das Haus war ganz einsam da. Mann, habe ich heute ja mit den Gästen Volltreffer gelandet hier. Das ist ja wirklich sehr eigenwilliges Wohnen da mitten drauf. Ja. Weil später, ich meine, wenn die Panzer da lang geballert sind, na gut, damals war es Nee, vorher die nicht ganz waren so da viel, noch ne? nicht. Die Panzer waren da Die noch nicht. Engländer Ja, standen mal okay. 45 vorm Haus, aber die haben dann Ja, das abgedreht. war aber im Krieg Ja, noch. Im okay, jetzt Krieg im noch. Krieg, ja, aber also ich weiß, als ich jetzt, unser Oma und Opa wohnen ja, da Bromberger Straße ist ja auch Ja. an der Grenze zum Bundeswehrgebiet. Und in meiner Kindheit, das ist ja nun wesentlich früher, da sind dann schon die Panzer gefahren. Das war dann schon Ja. nervig. Also, wenn ich mir vorstelle, da hätte ich dann gewohnt, Das wäre also, schon hart. Zu unserer Zeit, als wir noch jung waren, die Nachkriegszeit, da stand da noch kein Haus. Ja, Königsberger Straße, die ganze Fläche ja, war klar, frei. Klar. Wo hat es denn, also ich kenne immer so von Oma und Opa, ja, nach dem Krieg, die sind ja aus Pommern geflohen. Ja. Und dann ist ja irgendwann in den 50ern da Brombeer Straße und so. Königsberger Straße, gebaut. Die ganze Ecke. Nur Keller erstmal, ja. Ja. Das kann ich noch erinnern, da habe ich mal ein Foto gesehen, das nannte sich dann Maulwurfshausen oder was. Und ist das denn das die Essensiedlung gewesen oder nicht? Ja. Also der Wulmsdorf war ja schon da, aber nicht da, wo diese ganze Siedlung jetzt ist. Da war gar nichts. Was gab es denn? So, fangen wir vorne, dass wir mal rein vorreichen. Ich bringe das jetzt alles durcheinander. Mein Gott, wer das zuhört, der wird ja irre. Was war denn am Anfang als Wulmsdorf? Was ist das alte in der Wulmsdorf gewesen, so Kriegszeit, sag mal? Das ist einmal an der Hauptstraße längs, die B73. Mhm. Und dann runter die Seitenstraßen. Die waren damals ja auch Schifferstraße und ja. Bahnhofstraße. Die war zwar nicht so modern wie heute. Ja, klar. Da unten, das war alles bewohnt und die Straße rauf nach Wulmsdorf. Da ja. standen auch schon Häuser. Oder die an der B73 weiter. Das war eigentlich noch Wulmsdorf. Aber nicht sehr tief, nehme ich mal an, ne? Sondern hauptsächlich an den Straßen. Ja. Ja. Das war da nicht groß nach Wulmsdorf. Ja gut, Bahnhofstraße kenne ich so, war noch, dass da damals ja der Sportplatz war. Das war ja gar nicht so dicht bebaut. Das war ja eher eine Nebenstraße. Also die hatte ja eigentlich fast keine Bedeutung. Außer, dass man zur Bahn runterfuhr, aber die Bahn war ja damals auch, da fuhr ja auch nur einmal am Tag oder was ein Zug, das war ja. Der Bahnhof hieß ja auch nicht nach Wulmsdorf. Dersdorf, ne? Dersdorf, ja. Weil das Land zu den Dersdorfer Bauern gehörte. Wie sahen die anderen Orte zu der Zeit aus? Wulmsdorf, hat sich das überhaupt verändert? Ja, da waren dann nur ein paar Bauernhäuser und so ein paar kleine Karten. Viel mehr war da ja auch nicht. Ja, aber ist doch heute eigentlich mal, ehrlich gesagt, auch nicht, oder? Wulmsdorf? Also ich bin ja aufgewachsen. Ja, groß ist das ja in Wulmsdorf direkt. Ja, ich bin in Wulmsdorf aufgewachsen. Da, wo Klopfst du? Gegenüber von Bauer Lohmann. Ach da. Ja, und deswegen frage ich mich gerade, da kann doch früher nicht viel weniger gewesen sein. Das sind doch eigentlich alles. Es sind ein paar Häuser gebaut worden. Also einmal Richtung Tempelberg sind ja Häuser. Also viel größer da. Ja gut, da hinten, Die Bauern haben fast alle für ihre Älteren ja da hinten so ein Familienhaus. Ein zweites Haus drauf gesetzt, ja. Der Ort ist nicht größer geworden. Nee, das meine ich, weil Wulmsdorf kann sich ja nicht so viel verändern. Nee. Also ich wusste, dass das eine Schule ist bei uns, Hunsdörfern. Ja, Busse. Genau, das war ja früher. Wo jetzt die Busse stehen da. Ja. Da war ich, glaube ich, zweimal drin, weil ich den Steffen, mit dem bin ich ja aufgewachsen, der ist zwar ein Tick älter, glaube ich, als ich, aber der war so in der Wulmsdorfer Jugend, war ja selbst in meiner Jugend noch so, dass so zwischen 5 und 18 alle zusammen waren. Das war noch toll, aber es war auch, glaube ich, die letzte Jugend, so, wo das noch so war. Danach wird das ja da auch. Da waren ja auch, in der Wulmsdorfer Kinder waren ja ganz wenig. Zu unserer Zeit, da haben wir das meiste waren Flüchtlinge. Mhm. Oder wir als Rausgewanderte. Und oben in der Heide waren die Hamburger in ihren Wochenendhäusern, die aus Hamburg raus mussten, die ausgebunden. Ah ja, gut, da gibt es ja die Siedlung auch immer noch. Ja. Wie ist denn, seid ihr auch, sind die noch Wulmsdorf auch in Wulmsdorf dann zur Schule gegangen? Nein. Da muss unten eine extra Schule gewesen sein. Bei uns waren nur Wulmsdorf und Dersdorf. Und die vom Tempelberg da, die kamen auch bei uns zur Schule. Also das Hamburger Gebiet sogar. Ja, Tempelberg ist ja, glaube ich. Nee, Tempelberg ist ja nicht Hamburg. Das gehört noch zu. Ja, da läuft so irgendwo die Grenze lang. Ne? Einige waren vom Tempelberg ab bei uns zur Schule. Und dieser ganze Jungfernweg da, wo die Wochenendhäuser sind. Die Wochenendhäuser ist. Ja, Hürden war das. Ja, heute ist das. Kleine Wochenendhäuser. Ja, heute stehen da ja bis zum Beispiel so in letzter Zeit. Und die Kinder aus Dersdorf, die waren auch bei uns mit. Na gut, Dersdorf war ja auch nicht viel, denke ich mal. Noch klein. Aber es ist ja auch heute noch nicht viel. Und Spiedersdorf, nee, die waren in Elsdorf. Die waren in Elsdorf, stimmt. Na gut, Neu-Wulmsdorf wird vermutlich hier die Grundschule schon gehabt haben, ne, wo ich zur Schule gegangen bin. Die Kleine, die wird wahrscheinlich in den Anfängen da gewesen sein. Aber es war vorher, glaube ich, unten an der Bahn irgendwo hinten noch eine Schule. Weiß ich nicht. Jedenfalls waren die nicht bei uns in der Schule. Na gut, die waren ja groß genug dafür. Ja. Ja. Okay. Aber wie Wulmsdorf wart ihr dann aber... Vermute ich mal von 1. bis 10. Klasse in einem Raum, oder? Alle in einem Raum. 1. bis 8. Lehrer. Bis 8. mehr gab es damals achte. Nicht. 8. Okay. War vom Schule, ne? Ja, wie viele waren wir denn? 40, 50 Kinder? Doch so viele. Ja, 40 Kinder waren wir wohl. Ja, hier war um den Dreh rum. Nachher nicht mehr ganz so viel. Nee, nachher sind wir auch dann. Hier sind dann weggezogen. Gut, da gingen wir nicht mehr zur Schule. Aber die ganzen Flüchtlinge sind ja nach und nach auch nach der Wulmsdorf oder nach Hamburg gezogen. Okay, die bei den Bauern untergebracht waren, die mussten ja alle aufnehmen, ne? Ja, weil 40, das, mein Gott, so viel war in meiner Jugend in Wulmsdorf nicht unterwegs. Deswegen bin ich ganz erstaunt. Das ist ja doch eine ganze Anzahl Leute. Ja, wann bist du geboren? 66. Ja, da waren die meisten Flüchtlinge schon weg. Da sind viele schon weggezogen gewesen. Aber weiß ich auch wieder. Die waren ja alle 8 Klassen in einem Raum. Ja, okay, das kommt natürlich auch über alles. Ja, wir sind auf 40 Leute. Da, wo war denn? Unten oder? Räumlich jetzt unten oder oben? Oder nee, oben gab es gar nicht. Unten. Später ist die Waschküche noch dazugekommen zur Schule, weil die Schule jetzt zu klein war. Und wie gesagt, ein großer Raum, ein Lehrer und ein Ofen. Man muss auch sagen, der Lehrer hat aber die Leute doch. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Das war nicht, eine nicht hier mit Kühl und so, das gab es eigentlich gar nicht. Aber der Respekt war. Respekt. Und wir haben viel gelernt bei dem. Wie hieß der? Bunkhorst. Ich glaube, der war da schon gestorben, meine ich. Na, hätte sagen können, dass jetzt von Mama und Papa mal was gehört hat. So. Obwohl die sind auch mit Oma und Opa praktisch so um den Dreh, auch so in den 50er, müssen die irgendwann nach Neuwulmsdorf gezogen sein. Das ist ja auch mein ich bin aufgewachsen in Wulmsdorf, aber geboren in Neuwulmsdorf. Ja. Also in dem Haus meiner Eltern. Mhm. Aber das ist ja, mein Gott, mit 40 Leuten in dem Haus. Das ist ja, also wie gesagt, ich kann mich auch nur dunkel erinnern, ich war mal mit 11, 12, zweimal drinnen bei Steffen. Ja. Der hat dann oben das Zimmer gehabt und dann, also die haben ja das Dach oben drauf gesetzt irgendwann. Und unten weiß ich gar nicht, ich glaube, das. Die werden das unterteilt haben. Das war ja ein riesengroßer Raum unten. Aber gut, die Grundfläche ist gar nicht so klein von dem Haus, wenn man mal das ist ganz schön. Ja. Zur Schule gegangen. Als Kinder haben wir da gespielt, hinten in der Scheune, Schule war damals schon. Deswegen war ich auch erstaunt, dass du mir damals erzählt hast, dass ihr da auf diesem Bundeswehrgelände gewohnt habt. Also, das wusste ich überhaupt nicht. Das wusste nochmal Papa nicht, dass es da mal ein Haus gab. Ja. Also. Wir sind von da dann zu Fuß zur Schule gegangen, nach Wulmsdorf, ne? Ihr habt es ja auch nicht wirklich weit gehabt. Nö, das war nicht so weit. Das ist ja nur den Berg hoch da und dann. Berg runter, Berg hoch und dann oben durch die Felder, ne? Ja, aber das war ja, mein Gott, also das ist da ja... So 10 aber Minuten, es waren noch Sandwege damals, noch keine Teerstraße. Die kam erst mit der Bundeswehr oder mit den Engländern, weiß ich gar nicht mehr. Nee, mit den Engländern. Mit den Engländern kam dann nachher die Teerstraße. Vorher war Sandweg da. Der andere Weg ist ja auch nur Plattenweg, der eigentliche Panzerstraße. Da gewesen. Das ist ja auch, Betonplatten. Ja, und da gab es nach Neuwulmsdorf runter, war ja auch nur ein Weg, wo man heute noch mit längs geht an diesem Moor, dieses schwimmende Moor am Redbachtal. Mhm. Und zum Einkaufen? Wohin? Ja, Neuwulmsdorf. Ja, aber, oder Elsdorf. Aber wo? Da gab es vermutlich, glaube ich, auf unserer Seite, also ich sage mal unsere, das ist immer so die Südseite, da gibt es ja heute nichts mehr. Nee, wir waren damals in der Schifferstraße, da war Bäcker Günther. Und davor war noch ein Gemischwarenladen, kurz davor, so ein paar Häuser davor. Ja, Schifferstraße, da ist ja gar nichts mehr, ne? Das gibt's nicht mehr. Kenn ich nicht mehr, den Laden. Und der war oben an der Ecke, war das Sägewerk, Schmidt. Wo der Aldi später war. Wo Aldi mal war. Da war ein Sägewerk, mein Gott. Da war ein Sägewerk. Ja. Meine Güte, das sah ja völlig anders aus. Ne? Ja. Ja, das ist nachher, das sollte ich mal erben. Ja, das waren nette Leute, Schmidt. Die waren mit unserem Vater befreundet. Mhm. Und ich sollte da 51, hätte ich eine Lehrstelle kriegen können, als Zimmermann. War schon alles abgemacht. Und dann hatte ich einen Vogel, ich wollte zur See fahren. Tja. Und dann bin ich zur See gefahren. Ach, weiß man heute, ob die richtige Entscheidung war? Vielleicht hättest du Zimmermann gelernt, wärst du unglücklich gewesen, hättest du auch nicht sehen. Nee, das war so richtig. Zur See, aus Neuwulmsdorf zur See, das ist auch ein gutes Stück, auch wenn die Elbe ja wenigstens nah ist, aber... Naja, musste man nach Finkenwerder ja noch mit der Fähre übersetzen, da gab es ja doch keine Brücke. Da war Finkenwerder noch eine Insel. Stimmt, über solche Kleinigkeiten, ehrlich gesagt, denke ich rein nach, weil das ist heute alles so selbstverständlich, diese Strecken zu fahren. Nee, wir haben einmal in Elsdorf eingekauft oder eben in Neuwulmsdorf. In Elsdorf gab es auch schon was? Ja, Krankenhaus Röhlking. Frühling, das war an der Ecke, wenn man von Wulmsdorf hochfährt und kommt in Elsdorf auf die Hauptstraße. Da an der Ecke links, da war ein großes Kaufhaus. Da, wo heute dieses große Gebäude mit mehreren Geschäften neu gebaut ist. Ja, da war ein Kaufhaus. Ich kann mich nicht das noch war mehr... ziemlich groß, da hat er eigentlich alles. Ja. Ach, das war früher ein Wohnhaus schon, genau, bevor sie... Jetzt haben sie ja ein sehr modernes gebaut. Ja. Mhm. Ich kann mir jetzt sehen, früher war das ein Wohnhaus, das war aber ziemlich... Und unten war das Geschäft und oben war Wohnung, ne? Oder? Ja. Ja, und ich glaube, nachher hat er alles zur Wohnung gemacht. Dann war das unten, glaube ich, auch Wohnung, ja. Das war aber dann schon ziemlich... Das ging schon zu Ende mit dem Haus, sag ich mal. Mhm. Nee, da. Und dann für Notfälle war dann noch da in diesem Jungfernweg da an der Ecke, die hatten noch einen kleinen Laden, die da wohnten. Gott. In dem Haus so praktisch, so ein Zimmer. Das war ja auch, wenn man die alte Bahnhofstraße runterfuhr, da war ja fast nichts. Auf der linken Seite war ein Schulhaus, wir hatten es. Denk, ach Mensch, da habe ich echt Tränen in den Augen gehabt, was der dich gemacht hat. Da habe ich, ja. Als Fünfjähriger habe ich da, glaube ich, oder als Dreijähriger hat meine ersten Schuhe. Und das ich, auch oh, da habe ich immer Schuhe ja. gekauft. Und dann hat der irgendwann dich gebracht, die Frau Mahns, das war so eine Liebe. Und er auch, ach Mensch, der hat mir echt leid getan, der ja. zugemacht. Das fand ich so schade. Den gab es da auch. Ja, den kenne ich sogar. Also ja. das ist, der ist mir sogar, der gehört ja irgendwie zum Inventar schon. Ja. ja, das stimmt, mein Gott. Das Haus war ziemlich... Allein, da waren nicht viele. Ja, aber ich kann sagen, das war der Magen und dazwischen war doch Wiese oder was ja. stimmt, da war gar nichts. Ja, mein Gott, Zeit vergeht. Da war ja früher nicht viel los in der Wohnung. Ich hätte gedacht, Nö. Da wäre schon mehr gewesen. Da war nichts. Das war nee. Naja, war Kino in Neugraben. Wo da? Neugraben? In der Bahnhofstraße. Am Bahnhof, am alten Bahnhof. Das, da waren das dieser war auch schon lange nicht mehr. Das war auch schon lange nicht mehr. Also ich kenne den alten Bahnhof kenne ich nicht. Also das Älteste, was ich am Bahnhof kenne, ist Unterelbe, was es ja heute auch schon nicht mehr gibt. Da ist auch ja. irgendwie ein Gasthändler drin. Oder ja, da ist alle Hand drin. Das ja, der war auch zu so alt. Also den gab es aber noch recht lange, ne? Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe ja nachher dann nicht mehr gewohnt. Ist man da überhaupt noch weggekommen, so Richtung Neugraben und so? Ja, busmäßig gab es sowas überhaupt? Busse und Züge, die Züge hielten ja alle. Diese alten Vorortsbahnen, die Dampfzüge. Oh Gott. Wo man noch während der Fahrt aufspringen konnte. Gott, die Fuhren, was für Zeiten, ey. Und die Busse. Ja, Busse, das kenne ich halt auch noch vom Freibad unten. Ja, damals waren nur Busse von Neuwulmsdorf, ne? Die fuhren dann nach Neugraben zum Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wann kam denn der Bahnhof da in Dersdorf? War das überhaupt ein Personenbahnhof? Der Bahnhof war schon lange da in Dersdorf. Aber hielten nicht viel. Oder fuhren da nicht viel Züge. Ja. Nee, das kann der war da nicht mal irgendwie für Industrie oder irgendwas, oder für Krieg hatten sie den gebaut? Irgendwie, da hatte ich mal was drüber gelesen, grob, warum das da ging. Ja, das ist ja für den Krieg gebaut worden. Ne? Ja. Ein paar Schienen findet man irgendwie auch mitten hier rund um der Wohnstoff, noch da auch in diesen Kiesgruben-Gegenden. Da liegen auch tatsächlich überall so ein paar, wo du erkennst, okay, da war mal ein Bahndamm und keiner weiß warum. Es ist ganz, ganz merkwürdig. So richtig weiß auch, dann kann ja auch keiner was dazu erzählen. Weil, ja, aber da war das Kieswerk ja auch noch voll im Betrieb. Hupfeld. Hupfeld selber? Ja. Ja, stimmt, den habe ich auch noch erlebt. Ja, als Oma und Opa da gewohnt haben, war das noch da so ein bisschen. Der alte Hupfeld, der Rudolf, und nachher war Helmut Hupfeld, der Sohn. Mhm. Der hat ja da unten gewohnt, unterhalb vom Kieswerk auf der linken Seite, wenn man von oben kommt. Ja, aber wohnt da nicht immer noch die Familie zumindest? Ja, die gibt's Kinder dann, von ihm. Ihn ja, mal. Eine der Töchter jedenfalls. Oder ich weiß auch gar nicht, was da im Moment mit dieser Kiesgrube... Da ist nicht mehr viel abgebaut, wird da glaube ich nicht mehr. Also Kies ist nicht, gibt's nicht mehr. Ne? Unten ist eine Trommelschule. Ja. Ja. Da haben sie auch schon mal gefragt, ich so, nee, also die hörst du bei uns nicht durch den Kiesberg. Also die haben den Berg ganz schön abgetragen, gerade in letzter Zeit nochmal, habe ich letztes gesehen, da war ich ganz erschrecken, wie oben war. Aber es ist trotzdem ja ein Übel zur Brommer Straße. Und wo wohnt ihr denn hier? Wir sind Brommer Straße, also 28, also im Prinzip genau, wenn du durch die Kiesgrube durchgehen würdest, wird es genau uns ins Haus kommen sozusagen. Ja. Und wir sind da sehr zufrieden mit. Also das ist eine ruhige Ecke von uns. Ja, warum denn? Die Straße ist mittlerweile nicht mehr so schön, aber irgendwas ist immer... Ja, es sind ja aber kleine Straßen, wir bekommen nur Anliegerverkehr oder wenn wir da mal durchfahren. Ne? Das ist relativ ruhig. Also bei uns ist so ein bisschen die Rennstrecke noch von den 30er-Strecken, aber das ist wunderbar, da kannst du gut wohnen. Ja. Das ist kein Problem. Hast du noch spezielle Fragen? Ja, ich muss mal gucken, was ich meine. Ich habe mir so ein paar Sachen mal notiert, dass ich das nicht vergesse, weil ne, das muss ich auch ausnutzen, dass ich mal welche habe, die vor. Im Prinzip ist ja so das Gedächtnis, wenn du dich noch, wenn du uns noch fragst, auch bei mir, Oma und Opa und so. 50er Jahre und dann ist Schluss nach hinten weg, weil da sind die alle gekommen aus dem Krieg, sind dahin geflohen und was vorher war, und die Bauern hätte ich damals vielleicht fragen können. Die müssen ja auch schon da gewesen sein, ich denke mal Lohmann und so. Ja, die gibt es ja schon länger. Das sind doch, Lohmann und Martens und so, die sind mit dir zusammengekommen. Der Martens, den kenne ich zum Beispiel auch, den Sohn natürlich, ne? Also der in meinem Alter ist. Den Beispiel ich heißt er? Heinz. Heinz Martens. Heinz Martens, ja. Der Sohn von Herbert. Da bist du für mich schon wieder eine Etage zu hoch. Der Herbert ist der alte Enkel. Dann muss das so in etwa der Sohn. Ja, muss ja der Sohn sein. Ja, der hat einen Sohn, das weiß ich. Der ist das. Ist das der viel Rad gefahren ist in Norwegen und so? Ja. Also ich kenne ihn jetzt auch nicht. Also wir kennen ihn einmal gesehen. Bis wir vielleicht 18, 20 waren und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Ich bin da aufgewachsen in Wulmsdorf Und bin dann so im Anfang jugendlich werden, so mit 12, ja, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, sind wir nach Elsdorf gezogen. Und hab da praktisch, bin da dann weiter aufgewachsen, so dass ich, dann verliert man den Kontakt irgendwann. Man weiß, man kennt sich, man grüßt sich, ja, das war's dann auch. Aber ein Ziel ist auch, ich glaube, der ist mit dem Fahrrad durch Australien gefahren, da haben wir Ich war vor 12, 13 Jahren mal da, habe ich Ati besucht. Da war er in Norwegen gewesen mit dem Rad und was weiß ich wo überall. Aber ich glaube, jetzt hat er den Hof übernommen, ne? Hat er den nicht schon? Also, der Gutwein war vor, also, aber er arbeitet da schon, ist ja durchgehend drauf geblieben, ja. Ich denke mal, das lohnt sich auch noch. Ist ja, die sind ja keine kleinen gewesen. Also die sind noch größer geworden. Ja, das meine ich, das dürfte ja noch funktionieren. Ja. Da hat der Hoppensbauer Mojen, der hat den Hof nachher aufgegeben, weil er krank war. Und die Hälfte hat Martens gekauft und die Hälfte hat Würst gekauft, der andere. Ja, den Börs kenne ich, also Frido kenne ich noch so, aber vom Namen, und ich weiß, wir sind als Kind auch durchs Dorf gelaufen, aber das sind so, wenn ich die heute sehen würde, manche kenne ich auch nicht mehr heute. Nee, also vom Sehen, man weiß, hat man mal gesehen, aber selbst bei den Namen muss ich schon einen Moment überlegen. War da die Post noch, als du da warst? Da hatten die ja noch eine eigene Post im Wolmsdorf. Das Gebäude ist inzwischen abgerissen, da stehen Reihenhäuser, glaube ich. Nee, ich sag mir gar nichts. Wer war das denn, Peter? Da gab es eine Post. Ja, die Poststelle war, wenn du von der Hauptstraße am Kriegerdenkmal vorbeikommst, auf der linken Seite. Das erste oder zweite Haus war die Post. Paul Peters meinst du? Nee, da war richtig noch, später hat der Bürgermeister Peters. War das bei Prigge drin? Die Post der Prigge? Das kann sein. Prigge ist ja das Haus an der Kurve. Ja, das weiß ich nun nicht. Also da weiß ich, war früher ein Tanzsaal drin. Da haben wir als Kind. Ach so, nämlich, ja, nee, da als Kind nicht. Haben wir nochmal drauf getanzt, da war aber schon alles dicht, also das war alles vollgestellt. Ja. Aber dann, dadurch weiß ich, dass das mal drin war, das soll vor meiner Geburt dann also ein Tanzsaal wohl gewesen. Ja, da war immer Ernte Dank und so alles. Das ist bei Peters gewesen. Also gegen Prigge ist ja in der Kurve rechts. Ja. Und dieser Mann gegenüber war der Tanzer und die Kneipe, die Gastwirtschaft. In der Kurve, aber auf der anderen Seite. Ja, aber Moment, aber bei Prigge, nee, Moment, wenn ich jetzt von Wurmsdorf komme, ist Prigge welche Seite? Von Neu-Wurmsdorf kommt. Von Neu-Wurmsdorf kommt. Prigge links. Ach, ja, ich krieg die Namen links in der Kurve. Ich krieg die Namen durcheinander. Und rechts ist, wie heißt der? Peters, die hieß Peters. Das ist der mit dem Tanzer. Ja, genau. Ja, den, ich krieg die Namen schon. Siehst du, das ist so lange her. Aber da weiß ich, war so ein Saal hinten drin. Da war ich auch damals, da habe ich alles nur so in der Augen gekriegt, als Kind. Was das ist ja früher viel gewesen zum Tanzen oder Erntebein. Hat er denn dazu auch eine Kneipe gehabt? Oder? Ja, vorne war Gastwirtschaft. Obwohl auch das Gebäude sah auch immer so ein bisschen, also mittlerweile hat das, glaube ich, sieht's nicht, also irgendwann hat er was wohl gemacht. Das sieht jetzt anders aus. Früher, glaube ich, war doch auch so eine, also man sah, dass das irgendwie kein normales Wohngebäude so war. Nee, nee. Jetzt, ich bin jetzt am falschen Namen. Der hieß ja Prigge, der Gastwirt. Ja, das Henry Prigge aus Neuenfeld oder so, der hat da reingeheiratet. Ah. Das war, der hat mit Inge Peters hat er noch geheiratet. Der Henry Prigge. Und der hat die Gastwirtschaft übernommen. Früher hieß sie Peters. Ah. Wie heißt denn der? Ich krieg die Hages Margret ja schon. Die da alles durcheinander. Das ist Hinze, ne? Hinze, ja. Das ist auf der anderen Seite. Ja, der sagt mir auch. Also den würde ich heute nicht mal wiedererkennen. Der war, glaube ich, zu alt. Der war, glaube ich, eher wie mein Bruder, so 5-6 Jahre älter. Der Hinze, genau. Also der Name sagt mir sofort was. Aber Der kommt von Neugraben, hat er hingeheiratet. Ja, der war aber auch älter. Der ist das ist an mir vorbeigegangen. Die haben ja alle so Beinamen gehabt. Hagels Margret oder so hat eigentlich mit Hagel gar nichts zu tun. Nicknamen. Das haben die Höfe hier in Neugraben auch. Echt, das kenne ich überhaupt nicht. Ja. In Wulmsdorf auch? In Wulmsdorf auch. Wie heißt die denn da also? Das kommt irgendwie von ganz früher her. Ja. Ich weiß es zum Teil auch nicht mehr. Also. Peters Molien, die hießen Hoppens. Herbert Mahns, die hießen Schumbeckers, Schuhmacher. Aha. Weil da früher mal ein Schuhmacher wahrscheinlich gewohnt hat. Ja. Und Hagels und wie hieß Börs denn? Börs ist eigentlich immer Börs. Herkens hießen die, Herkens Willi. Herkens. Ja, das ist in Neugraben auch noch, wo ich wohne. Ich wohne auf einem Bauernhof. Ja. Die heißen ja jetzt Hausche. Das ist Stürkenbuhr. Das habe ich noch nie gehört. Also noch nicht mal so. Das glaube ich echt, das höre ich zum ersten Mal. Hat Lohmann auch mal da? Das weiß ich nicht mehr. Mensch, würde ich ihn. Er war älter, der Lohmann. Ja, aber dann würde ich ihn aber glatt darauf ansprechen. Also er gibt es ja nicht mehr. Und ich glaube, die Mutter auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich kenne ja nur den Herbert. Diese alten Höfe, die hatten alle Nicknamen, nennt man das ja. Das ist ja cool. Das habe ich noch nie gefordert. Nee, sagt mir echt, obwohl ich da aufgewachsen war, das habe ich noch nicht gehört. Das ist die alten auch, der heißt nicht Hans Joachim Hausche, das Stürkenbuhr. Nee, das wird tatsächlich. Also wie gesagt, zumindest zu den Lohmann habe ich immer wieder mal Kontakt gehabt, den Herbert dann. Ne? Der hat ja dann die Pferde da gemacht. Und den haben wir beim Spazierengehen immer wieder mal getroffen und dann auch mal geschnackt, weil ich hatte zu dem immer guten Kontakt, ja. Den mochte ich immer, ja, unser Hippie, er war mit so einem langen Haaren. Der hatte früher einen Geldautomaten im Kuhstall, da durften wir hin und wieder dran spielen. Von Herbert oder von seinem Vater? Ja, das weiß ich nun nicht, ob er das war oder sein Vater. Jedenfalls sein Vater kann mir gleich vorstellen, dass der so den Hundpendler auch nicht aufgeht. Aber wir durften hin und wieder da drin mitspielen. Geldautomaten im Kuhstall? Ja, das fand ich damals ja toll. In dem zur Straße hin, da? Ja. Oder wo hatte er den? Also zuletzt, bevor er aufgehört hat mit den Kühen, hat er den, oder die Kühe hat er nicht mehr, hat er den zur Straße hin gehabt. Das kann sein, also ich das so genau weiß ich das nicht mehr. Ich fand das nur so enorm, überhaupt ein Geldstück gemacht ja, zu haben. Ne? Das passt aber zu Herbert. Das ist ja cool. Das muss ja für die Kühe auch cool sein. Ja, die Kinder fanden das natürlich spannend, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das passt aber zu Herbert. So, da hat er immer so ein bisschen, für sowas hat er immer was übrig gehabt mal. Also nicht fürs Spielen, sondern so für so ein Gag. Ja. Da ist er zu haben, das glaube ich. Jetzt hat er ja. Schicke Hütte da oben bei den Pferden. Habt ihr die schon mal gesehen? Ja. Diese Holzblockhütte. Ja. Wo ist das? Oh, wo früher dieses eine Haus stand alleine, wo die Evers oder wie hießen die noch? Sagt ihr Söhlen was? Nee, ich weiß auch, das ist der. Das kleine Bächlein, der diese kleine Tümpel. Ja, da sind wir früher Stützschuh gelaufen auf dem Weg. Ja, da bin ich sogar noch gelaufen. Ja und das ist, wenn man von Neubrunns auf hochkommt, in der Kurve geht es gerade runter und dann gerade durch. Genau, da hat er so einen Block und so ein kanadisches mit diesen riesigen. Ach so. Ich bin da leider nicht mehr gefahren. Mehr als Vereinshaus, oder? Wohnt da richtig? Ich glaube auch, dass das. Ja, so genau. Ist da nicht ein Stück weiter auch eine Pferdehalle noch? Ja, die ist ja von ihm. Er ist doch der. Pferdeflüsterer. Ja, genau, ich kam hier mal am Pferdeflüster. Ja, ist tatsächlich. Also bringen wohl ganz viele Hamburger mit kranken Pferden, bringen ihm die wohl, weil er die dann wieder aufpäppelt. Ich kenne das Geheimnis nicht. Ich vermute mal, die stehen einfach mal in der frischen Luft, was sie in Hamburg nämlich nicht tun. Ja. Da stehen sie nämlich in der Halle und leben eigentlich relativ unnatürlich. Und er lässt die da wirklich in dieser Halle, die ist ja, wenn du guckst, die ist überall offen. Also die sind schon geschützt, aber die sind ja nicht geschlossen, die Hallen, sondern da geht die Luft ja durch. Ich denke mal, das tut so ein Tier auch gut, das ist ja viel natürlicher, die Haltung. Ja. Was haben wir denn noch? So, guck mal, die Fragen passen bei euch auch gar nicht so, weil das ist alles. Mehr Wulmstoff als nur Wulmstoff. Nee, aber ich habe zum Beispiel so eine Frage drin. Ja, das würde ja noch nicht mal so schlimm sein. Also lokal heißt ja bei mir die Dörfer auch. Ja, aber ich habe zum Beispiel so eine Frage drin, Nord-Süd-Trennung. Ja, die gab es ja zu der Zeit, wo ich da gewohnt habe, überhaupt nicht. Also wie heute ist es so, dass wir jetzt auf der Südseite gar nichts haben. Jetzt von der B73? Ja, gibt es nicht einen Laden mehr. Nee. Außer an der B, aber jetzt 10 Meter hinter der B73 Schluss. Nichts mehr. Für das gesamte Alte. Ja, ja, da waren damals aber noch viele Läden, wo die Schule war, ne? An der Straße. Da waren. Du meinst die Breslauer Straße? Ja. Ja, da gab es so 3-4 Läden, durch die Pfeife. Da war derzeit, war das die Geschäftsstraße so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Und die ganzen Omis und Opis sind ja damals schon da einkaufen gegangen. Ich weiß das von meinem Opa. Und dann haben sie alles dicht gemacht. Ja. Alles ist auf die Nordseite gegangen. Und der Schlimmste ist, die ganzen alten Leute wohnen zum großen Teil auf unserer Seite. Ja. Die müssen jetzt einmal quer das gesamte Dorf in diese beknackte Bahnhofstraße, ich muss mal so deutlich sagen, die da künstlich erschaffen wurde, wo keiner hin will. Du kannst da nicht parken, es ist viel zu voll da. Ja. Da will gar keiner einkaufen. Die fahren schon alle mittlerweile mit dem Auto lieber raus, hinten an der Bahn zu diesem, was ist Edeka, da, Minima? Genau, die fahren alle lieber dahin. Da kannst du wenigstens parken. Mit dieser Bahnhofstraße kommst du ja nicht mal mehr durchgefahren. Ja. Also das ist ja, das ist so mein Lieblingsthema, diese Bahnhofstraße. Ja, da suchst du immer Parkplatz. Wenn wir mal nach Buxtehude fahren, dann fahren wir durch und gehen meistens immer zu Schibo Prozente rein. Ne? Ja, klar. Weil hier ist ja nirgends so einer. Ja. Und bis du dann einen Parkplatz hast, das heißt morgens früh um 9 kriegst du noch einen. Ne? Aber, und dann ist auch bald Schluss. Ja, ja, das ist, halte ich auch für eine Katastrophe, was sie sich da zusammengebaut haben. Ja gut, da wo jetzt aber in der Breslauer Straße könnten sie es auch nicht mehr machen. Nee. Da musst du jetzt mal morgens um 7:30 oder so hin. Da kommst du nicht mehr durch. Hm. Alle Muttis bringen da ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Ich weiß gerade, ist Neuwürms doch so unsicher, dass das Kind nicht 50 Meter zu Fuß geht? Nee, die sind zu faul. Das ist hier auch. Ich kann es nicht beurteilen. Also, will ich ja auch keinen schlecht machen, aber ich verstehe nicht, wie da so wieder, also dann ist der Sprit noch das zu billig. Ist, oder das was, ist oder hier oder auch, also die Allerdings, hier fahren auch viele noch mit dem Rad, ne, muss ich sagen. Aber es stimmt immer. Auf der Straße bin ich letztes einmal reingekommen, durch Zufall. Ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Das ist gefährlich. Das ist ja eine enge Straße. Dann ist sie auch noch auf diese Tempo 30 ausgelegt mit dem Zickzack. Dann kommt der Schulbus da noch rein und dann geht da gar nichts mehr. Also, boah, das ist ja gefährlicher für die Kinder, als wenn sie zu Fuß gehen. Ja. Also, da, boah. Ja, und das Schwimmbad, das haben sie ja mitten auf den Riedbach gesetzt, ne? Deswegen ist das ja immer so kalt. Ja, da fließt unten das Wasser, also das ist der Riedbachtal. Das ist noch ein ganz alter Fluss, also das Wasser ist zum Teil mehr unterirdisch als oben. Das müssen sie ja unterdurch dann leiden. So ja, und dadurch, die haben es jetzt ja beheizt, aber deswegen war das früher immer so kalt. Das kann ich mir vorstellen. Aber der geht auch weiter unter die B73 durch ins Moor. Ne? Und früher war da teilweise auch noch schwimmendes Moor. Ne? Also wann ist denn das überhaupt gebaut worden, weißt du das? Das ist ziemlich früh gebaut. Das Schwimmbad? Ja. Weiß ich nicht. Nee, das ist aber, das gab es schon sehr lange. In Wurmsdorf, nachdem die Siedlung nun war, da mussten sie auch ein Schwimmbad haben. Ne? Ja, weil das andere oben, weiß ich nicht, das nennt ja Oma und Opa, haben das immer noch neue Siedlung gedacht. Heißt in der zweitältesten Teil oder was von der Wurmsdorf. Und wir sagen heute noch neue Siedlung dazu. Und ich meine, das ist ja wirklich, obwohl das auch merkwürdig gebaut, da führt so eine Straße rein, im Kreis rum und wieder raus. Ne? Ja. Ist ja auch sehr eingezwängt durch die Bundeswehrgeschichte gewesen. Mhm. Man weiß ja nicht, wie es da jetzt weitergeht. Ob sie da. Ich glaube bauen. Nicht. Da wird man weiß ja nicht, gebaut, was sie überhaupt machen. Ne? Nee, die werden sich überhaupt nicht einig. Nee. Die einen wollen das, die anderen das. Die anderen lassen sie die Häuser, die außen einer Kaserne sind, zwischen Jettankstelle und Kaserne, da finden sie keine Mieter für. Weil keiner gewohnt hat, da? Ja. Da habt ihr auch gewohnt? Ich habe da eine Zeit gewohnt. Ja, da finden sie jetzt keine Mieter für? Das sind zwei Blöcke da, ne? Ja, genau. Aber die können sie auch abreißen. Da war ja damals Nagelheizung und sowas drin. Ne? Also das werden sie müssen, weil sie wollten die jetzt wohl verkaufen oder im Moment versuchen sie gerade zu verkaufen. Aber jeder Käufer, der wohl kam, so las ich das in der Mittwochszeitung, hat dann auch gleich reingeguckt und gesagt, ja, lass mal gut sein. Da musst du ja mehr bezahlen, als wenn du abreißt und neu baust. Ja, die Sanierung ist einfach zu hoch. Das ist wohl noch so ein bisschen bewohnt. Ich bin da letzt vorbeigegangen mit Heike. So zwei, drei Wohnungen scheinen da noch bewohnt zu sein. Eine Wohnung wohnte noch lange, eine, die habe ich noch zwischendurch getroffen. Die war dann Witwe, das waren ja alles Bundeswehr, die da drin wohnten. Ja. Und die hat dann, sagte sie, sie wohnt in dem Haus als einzige noch. Aber inzwischen ist sie, glaube ich, hat sie wieder geheiratet und ist wohl da vielleicht noch weggezogen. Vielleicht sind da auch ein paar neue hingezogen. Also sollen wir hier drin wohnen und die haben auch, die fühlen sich nicht so richtig wohl, weil eben schon die ersten Scheiben eingeschmissen werden. Das hat sowas von Lost Place und dann kriegt das ja so eine Eigendynamik und dann ist das ja auch, habe ich letztens geguckt. Also findet sich keiner, der da Geld reinsteckt. Nee, das liegt auch so ein bisschen versteckt, ne? Also denkst du auch wahrscheinlich zum Teil. Wer kennt das außer denen, die wirklich da hierher kommen? Also wenn du hierher kommst, kennst du das. Irgendwann hast du es mal durch Zufall gefunden. Aber im Prinzip sehe ich auch so, das kennt kein Mensch da oben, die Ecke. Das sehe ich auch so, Wo hat man denn früher eigentlich gespielt hier dagegen, als Kinder? Und wir hatten ja nun den ganzen Heide. Wir haben da oben, da wo wir gewohnt haben. Wir hatten ja Heide und Wald und Felder. Da hat noch keiner gemeckert, wo man durchgelaufen ist. Wir hatten einen eigenen Teig im Grundstück. Da konnten wir baden im Sommer. Das ist natürlich cool, ja. Der war so, wie groß war der? 10x10 Meter oder so. Riesig groß war der nicht. Der gehörte in unser Grundstück rein. Ja, das ist natürlich. Da war eine Quelle, die ist heute noch in dem Tal. Da war schön frisch dann vermutlich. Eine Quelle kann ich mir vorstellen. Und in der Sonne, das war ja nicht tief. Na gut, wenn es nicht so tief ist, In der Quelle hatten wir noch einen Brunnen, unseren Brunnen für Trinkwasser. Auf der Quelle hatte Vater so diese Rohre raufgesetzt, zwei Ringe. Und dann muss man das Wasser von da hochschleppen, ab nach oben zum Haus. Oh mein Gott, das darfst du heute keinem erzählen. Das wird keiner mehr machen. Ja, aber in dem Teich haben wir schön gebadet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Im Sommer war das schön. Obwohl, da gab es noch. Wollen wir sagen, nochmal zu dem Freibad zurück. Das muss man ja aber lassen. Das ist einer der wenigen Bauten, wo ich nach Wurmsdorf immer noch für, kann ich nur klatschen und applaudieren. Das Freibad ist schon klasse. Ich komme nicht umsonst aus halb Hamburg hier noch angefahren, um da reinzugehen. Das war schon früher schön als Kind, das Freibad. Ja, das war schön. Nur zuerst war es immer, weil das Wasser so kalt war. Und deswegen haben sie es jetzt ja bereits. Wann haben Sie das nicht von Anfang an? Als ich Kind war, war schon beheizt, sonst wäre da keiner reingegangen. Also zuerst war es nicht beheizt. Mhm. Naja, ist auch eine Kostenfrage, ne? Muss das mal reinkriegen. Obwohl, ich meine, das ist ja gut besucht, das Ding eigentlich. Ja. Vielleicht sollten Sie den Eintritt doppen, aber dann meckert alles wieder. Dann geht's wieder los. Ja. Da stand ja früher mal ein Flugzeug, ne? ich weiß gar nicht, DC 10 oder irgend was? Irgend so eine als Restaurant. Ich weiß, wir sind da mal Kaffee trinken gegangen, weil ja, wir noch mit den rein wollten. Stimmt, das war ein Café, genau. Ja. Warm gab es, glaube ich, gar nicht. Es gab, glaube ich, nur Kaffee und Kuchen. Oder? Ja, ja, irgendwie so. Ja, muss man mal dazu sagen, heute ist da, was sind nochmal die Tennisplätze, ne? Ja. Und ist der Minigolf denn noch da? Ich glaube ja. Ne? Den gab es, glaube ich, auch damals schon. Da waren wir oft Minigolf spielen. Ja, das hat Papa mir noch erzählt, dass sie sich noch auf der Straße angeguckt haben, das Flugzeug her oder weggebracht. Nee, ich glaube hergebracht. Ne? Ich weiß es gar nicht. Da zählte Papa mal von. Also ich kenne es nur als Kind, einmal waren wir da drin, das war ja was Ehrfurchterregendes, in dieses Flugzeug da hoch. Also. Ja, es war ja keiner von uns bislang geflogen, ne? Also dann ja, da war ja gar nicht mehr zu denken zu der Zeit. Und dann dieses Flugzeug, das da rumsteht. Ja, da kann ich mich noch dunkel daran erinnern. Das stimmt. Wir hatten da als Kinder, wir haben da in der Kaserne gewohnt, über die Kriegsjahre. Und wir waren da ja die Kinder da drin. Konnte machen, was wir wollten praktisch. Ja, tut klar. Und wir durften mit dem Panzer mitfahren. Die fuhren heraus ins Gelände. Und dann durften wir auf diese Übungspanzer mit drauf sitzen und mitfahren. Das wäre ja heute völlig bei den Bundeswehr oder auch schon bei den Engländern? Nee, bei der Wehrmacht. Wehrmacht. Ach so. Bei der alten Wehrmacht. Da durften wir mitfahren. Mein Gott. Ja. Wieso, wann sind die 38 hier zu? Nee, 40. 40 bis 45 haben wir da gewohnt. Mhm. Da war ja Vollbund, Wehrmachtsbetrieb. Ja, ja, die mussten ja ein bisschen Werbung schon machen bei den Kindern. Die wussten ja nicht, wie lange sie noch irgendwie brauchen. Nee, da war einmal gerade Tag der Wehrmacht. Ja. Da durften wir auch mit MG schießen, mit Platzpatronen und all sowas. Ne? Gott, das wird ja wohl gar nicht undenkbar. Und unbeliebt haben wir uns gemerkt, mein Bruder und ich, die hatten immer so Sandkassenspiele da, ja. Die Soldaten. So, wo sie ja, wo die noch wieder verschoben werden. Da sind wir immer durchgelaufen. Ja, das ist ja auch. Das ist ja ernst. Da haben wir dann gespielt, aber nicht so, wie die das wollten. Gott, Gott. Ja, unser Vater wurde ja nicht eingezogen, weil der hatte mal früher einen Unfall und war invalide. Ne? Und deswegen musste er da zwangsarbeiten, praktisch in der Kaserne als Heizer. Nee, er hat richtig gearbeitet. Ja, aber er wurde da verpflichtet zu arbeiten, weil er nicht eingezogen wurde, musste er da in der Kaserne arbeiten. Ah, aber für uns war das ganz gut. Hat eine schöne Dienstwohnung da. Ja, klar. Gut, das war scheiße, natürlich war scheiße, war Krieg, ne? Ja, aber das ist ja, da muss man das Beste draus machen. Ich meine, das ist als Kinder sowieso, ne? Ja, eben, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da weniger hätte lang um den Krieg macht. Wie alt war der Mann? Ich bin 36 geboren. Ja, mein Gott, da ist ja nicht viel, da hast du noch nicht gewusst, was das ist, Krieg. Also. Nee, also man hat das noch nicht so mitgekriegt, was das wirklich ist. Ja. Du hast gesehen, da kommen die Bomber und da fallen Bomben und all sowas. Oder. Aber ja, wer hat ja, so ist noch Wunsch überhaupt mit Boy. Also das, nein. Da habe ich gar nichts von gehört. Also mein Opa war Krieg sowieso tabu, aber die waren auch zu der Zeit noch nicht. Da sind gar keine gefallen. In Neugraben und so, da sind welche gefallen, aber die sind auch bei uns rüber, ne? Hm. Nee, die Bomben sind meistens weiter rein. Neugraben oder Harburg nachher rein. Ne? Da sind die Bomben gefallen. Ja, Neugraben hat auch ein bisschen abgekriegt. Ja. Hätte ich jetzt gedacht, das wusste ich gar nicht, aber ich hätte gedacht, nur Rostock auf, weil wie gesagt, wie eine Kaserne. Mhm. Aber gut, dann war das zu Ende, bevor die da waren sozusagen. Oder war gut getan, keine Ahnung. Ne? Also war vielleicht nicht so wichtig für die. Ja, stimmt, auch wieder eine Kaserne ist ja eigentlich. War das damals auch schon Munitionsdepot? Mhm. Das war eine volle Kaserne. Ja, aber jetzt, also jetzt nach dem Krieg, ich bin ja bei Stadion bei der Bundeswehr gewesen und ich weiß nicht, wann sie es gemacht haben, aber das ist der Hauptmunitionsdepot für Norddeutschland gewesen. Nee, das war in Neugraben natürlich nicht. Da hatten sie vielleicht das, was sie brauchen für ihre Übungen da und so. Mehr ja auch nicht. Die haben hier Stadion und so, alle haben ihre Sprengstoff und so, war alles hier in Fischbeck gelagert. Ja, das war der Hauptlieferant sozusagen. Da war ja auch der Verladebahnhof dann da noch in Neuwumms vor einer Grenze, Fischbeck. Da werden so die geklauten Teile alle abgeladen. Das ist kein Witz. Das ist wirklich, ich war da mal durch Zufall. Und der Weg führt ja hinter der Kaserne lang. Da konntest du auch früher auch lang gehen. Und dann sind da ja die Schienen, die bis fast an die Kaserne rangehen. Das geht so ein Stück rein. Das ist wie so ein Kessel. Du kommst da auch nicht raus, wenn du da reingehst. Also da sollte man echt vorsichtig sein, wenn man sich da rein begibt. Weil das ist wirklich eine ganz heikle Gegend. Da laufen merkwürdigste Gestalten rum. Dann bin ich mal über diese Welle gegangen. Die sind ja eingezäunt. Und dahinter alles, Autoradios, Briefe, alles, was man klauen kann, ist dahinter verteilt, was nicht wert ist. Das wird da alles entsorgt. Ja. Autotüren, Sitze, unglaublich, was das da ist. Das sind auch, glaube ich, viele Russen, ne? In der Ecke. Naja, die haben sich in Sandbeck halt wirklich, das muss man aber letztendlich dem Vaterstaat selber ein bisschen auch ankreiden. Die haben sich da ein Ghetto gebaut. Dann sind das Aussiedler, die nicht arbeiten dürfen, die wird ja auch nicht erlaubt zu arbeiten. Nee. Die sitzen da jetzt den ganzen Tag rum. Also ich weiß, das passiert mir auch oft, man schiebt das gerne mal drüber, ne? Aber was sollen die armen Schweine machen? Die haben wirklich keine Aussicht auf irgendwas. Nee. Oder? Die tun auch mal ein bisschen leid da. Also, natürlich, da sammelt sich. Da sammelt sich allerhand dann so. Ja. Also es ist. Und da hinter der Kaserne, da würde ich mich im Moment nicht unbedingt rumtreiben wollen. Also da. Ja, und früher war die Bahnstrecke Fischbeck-Buxtehude, da wurden immer irgendwie die Züge angehalten oder mussten langsam fahren oder ob die was auf die Schienen gelegt haben, ich weiß nicht, im Nachkrieg. Und dann wurden die Kohlensäcke runtergeschmissen, bis dann die Polizei kam. Das haben sie anderswo auch gemacht. Ja, ja. Und wo zwischen Fischbeck und? Und Neuwunsdorf, da so im Moor. Ach so, Sandbeck gab es ja vermutlich damals noch nicht. Nee, da gab es Sandbeck gab es damals noch gar nicht. Da wurde dann die Kuhle und das alles runtergeworfen und so, ne? Also, cool. Das war ja in der Nachkriegszeit überall. Ja, gut, ne? Irgendwer muss es, ja. Ja, wovon wolltest du heizen, ne? Obwohl, da habt ihr es ja dann auch nicht so schlecht gehabt, ne? Ist ja nicht schlecht bewaldet, da kann man ja doch da mal. Da war damals kein Wald. Ach so. Nur Heide oben. Oh ja, aber eben, an der Seite. An der Seite, das haben sie alles abgeforstet. Unser Vater war gut mit dem Förster bekannt, ne? Ja. Unser Vater kannte jeden. Und. Ja, wer kannte damals in Würmsdorf, Würmsdorf nicht jeden, die war ja nicht auch, viele. Er hat auch schwarz gebrannt da oben, ne? Dadurch, ist doch was übrig, dass du mal probiert hast. Dadurch war natürlich Beziehung da, ne? Und er kriegt ja auch immer Bescheid, wenn wieder mal Polizei suchte, ne? Die wussten, dass er einer ist, der schwarz brennt, aber sie wussten nicht, wo. Und hat damals Würmsdorf eine Polizei gehabt, eine Polizei? Nee, Würmsdorf hat er einen. Würmsdorf? Nee, der ist auch saß ein Polizist, aber das war ein guter Kunde. Mit Haus, sag ich mal, übertrieben? Ja, er hatte da so eine kleine Dienststelle, richtig. Wo saß er denn da? Weiß ich nicht. Hinterm Teich, links hinten. Man kann ja beide Seiten um den Teich fahren. Ja, ja. Und wenn du rechts rumfährst, da so schräg rüber in dem einen Bauernhaus, da hat er eine Wohnung und hat er auch ein Dienstzimmer. Das ist ja cool, das habe ich noch nie gehört. Da war ein Polizist. Das Jüngste, was ich kenne, war hier noch Wolfsdorf. Sein Sohn ist hier, er hat eine Fahrschule. Wie heißt denn die noch? Wie ist der Polizist? Aber ich sag mal jetzt hier. Seefeld. Ach so. Nee, Seefeld hieß der. Sein Sohn hat die Fahrschule, er hatte hier in Neugraben und jetzt hat er, glaube ich, in Neuwunsdorf gesehen. Die Polizisten in Dersdorf, das ist ja echt der Hammer. Und der kriegte immer die erste Schnapsbrille von unserem Vater. Der war alles gelaufen. Das ist der Beginn, da hat er sich ja den kleinsten Ohren ausgesucht. Wir mussten dann abends manchmal im Dunkeln los und den Schnaps verteilen. Ihr geht jetzt, der kriegt eine Flasche und der kriegt eine Flasche. Gegen Naturalien. Das ist ja verjährt, deswegen können wir ja ruhig drüber reden. Ja, das ist ja schon. Unser Vater lebt ja nicht mehr. Oh Mann. In Dersdorf Polizist. Ja. Also, wenn du das auch aus meiner heutigen Sicht siehst, so musst du schon echt lachen, weil das ist mir wirklich, das ist der kleinste Ort. Der hat, glaube ich, so als letzte, haben die ein gelbes Ortsschild bekommen. Die hatten damals ja alle noch die grünen Ortsschilder. Also, ja, in Wurmsdorf war der Bürgermeister, bis dann Neuwunsdorf größer wurde, nicht? Und dann haben die Neuwunsdorfer sich natürlich einen eigenen gewählt. Wer war denn damals Bürgermeister? Ist das ein Name, den man heute noch kennt? Oder? Peters. Peters. Ja, gut, bei Bürs, wenn man Richtung hier Jungferntal fährt, rechts, und dann geht auch geradeaus eine hoch auf die Felder, und da in der Mitte drin war, da steht jetzt ein neues Haus. Ja. Oder ist modernisiert worden, und da saß der Bürgermeister drin. Ach, das Haus, das war da nicht auch mal ein Stall mit drin im Haus? Nee, das war links, da waren Flüchtlingswohnungen dann. Und das Bürgermeisterhaus stand daneben, aber stand in diesem V da so. Ja, aber da in dem V war doch auch mal ein Stall ganz vorne. Ja, wenn man. Ja. Ja, den man nicht kennt. Wenn man den Weg hochging zum Schießstand. Ja, genau. Weil ich kenne das. Auf der rechten Seite war ein Haus, okay. Das war ein älteres Haus mit Stahl. Wollte ich gerade sagen, das kenne ich nämlich und noch von der Hand. Da stand das Bürgermeisterhaus. Ah, okay. Da haben Gabler hießen, glaube ich, damals drin gewohnt. Mit dem bin ich zur Schule gegangen, deswegen ist mir das nur mit Ja, da hat auch Wir hatten nicht so viel Geld, die haben in diesem Haus gewohnt, das war nicht mehr so toll damals. Und deswegen, das Haus ist mir einfach noch so, die Scheune fiel mir vor. Ja, die mussten so damals Wohnraum hergeben. Da habt auch die auf Weg gewohnt, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Da steht jetzt noch mit den drei Jungs, weiß ich nicht mehr. Der war dann Bauer und Bürgermeister und hatte die Post. Das einzige Telefon im Ort. Ja, gut, klar, ja. Ja, der wusste auch immer das ganze Dorf, wenn die eine Karte geschrieben haben. Wenn wir unterwegs waren, mein Bruder nicht auf See, der schrieb mir immer nach Hause. Und die was ging er da hin? Ja. Und dann wussten die, aha, klar, ein einziges Land, Amerika, ein zweites in Japan, das wusste das ganze Dorf dann. Ach, das hat ja aber auch was, das ist ja auch was Schönes. Das ja. Finde ich ja auch gut. Jetzt mit dem Wohnung, ich weiß gar nicht, wann das aufgehoben wurde, aber das war ja auch, also Mama und Papa sind irgendwie, die durften nur bei Oma und Opa oben einziehen, dafür mussten sie heiraten. Ja, das kam ja damals noch diesen Kuppel. Ja, genau, irgendwie so in den 50er oder muss das ja noch gewesen sein. Das muss ja noch lange gewesen sein, der ganze Kram, ja. Ja, man durfte ja damals, durftest du ja nichts verbieten an zwei Leute, die nicht verheiratet waren. Ja, genau, das war das Problem. Da warst du Kuppler. Das weiß ich noch. Du bist in der Kaserne geboren. Ja. Da weiß ich noch wie heute, dass wir wollten immer ins Schlafzimmer rein, zum Mutter. Da durften wir nicht rein, weil der Klapperschlauch Mutter ins Bein gebissen hatte. Oh, ja, das weiß ich wie heute noch. Ja. Gute Story. Gab es denn überhaupt schon, was ist denn Krankenhaus, Maria Hilf? Ja, unser Bruder ist in Wilhelmsburg im Krankenhaus geboren worden. Ich weiß nicht mehr warum. Und wir anderen sind alle zu Hause. Mhm. Wir hatten eine Hebamme, die wohnte in Neuwaben. Ja, ich wollte gerade fragen, wie war denn überhaupt so eine ärztliche Geschichte in der Wilhelmsburger Umgebung? Gab es überhaupt schon was? Wenig. Die mussten zum Teil auch nach Fischweg, Dr. Himmel oder wie der hieß, ja. Wo wir auch mit dem Rad ganz immer hingefahren sind. Also in Fischweg war ein praktischer Arzt und Zahnarzt war auch irgendwo da, mussten wir da als Kinder auch noch hin und ich glaube in der Wurmsdorf ist es erst so nach und nach. Also ja, heute kriegst du ja fast alles da. Ja, ist alles, ja. Ne? Aber damals. Ja, also irgendwer sagte mir jetzt noch, was fehlt, wäre noch ein Orthopäde, den haben wir noch nicht. Ach so. Das stimmt. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was für ein Wohnsitz. Nee, das ist ja klar, wo dafür ist der Wurmsdorf ja auch inzwischen groß genug, ne? Das aber noch keine Stadt. Nee? Oh, hast du das nicht mitgekriegt? Da Wurmsdorf wollte so heimlich Stadt werden. Naja, offiziell nicht heimlich. Und dann hat so ganz kurz, bevor es eigentlich soweit war, wohl die Gemeinde gesagt, ja Mensch, was haltet ihr Bürger davon? Und dann gab es ganz böses Blut, weil die Bürger sich darüber wollt fühlten. Also jetzt mal ganz grob formuliert. Das ist jetzt wirklich nicht ins Detail. Ich will ja nicht alle Argumente umbringen. Das kannst du alles selber nachlesen. Und dann haben sie abgestimmt, weil sie dachten, naja, lassen wir abstimmen und dann haben sie so richtige Klatsche gekriegt. Ich weiß nicht, also mit überwältigender Mehrheit wurde das abgelehnt. Eigentlich ohne jeden Grund, aber alle haben gesagt, warum sollen wir Stadt werden? Das kostet neue Schilder, das kostet, was weiß ich nicht, und bringt einem nichts, jedenfalls nichts, was der normale Bürger jetzt sieht. Und das konnte auch keiner vernünftig begründen und deswegen sind wir immer noch keine Stadt. Also obwohl wir die Größe ja mit, ich glaube, 20.000 sind es jetzt. Also das Bedarf ja schon leicht. Ja, also Stadt wäre jetzt ein Problem zu werden. Aber ich nehme mal an, dass irgendwann gibt es nochmal einen Anlauf, dann werden sie es heimlich irgendwie durchboxen. Also, Politik war ja, ist ja auf so kleinen Orten, weißt du selber. früher nicht anders gewesen sein. Mit ihrem Gewerbegebiet da oben, ne? Oh, da haben sie sich auch, glaube ich, viele Freunde gemacht. Ich kann es nicht beurteilen. Ja, ich verstehe die Anwohner. Ich weiß aber nicht, wie viel Geld es wirklich in den Staatssäckel bringen würde. Ich fand es schon immer problematisch, solche Orte wie Neuwunsdorf, wo du noch Amateurpolitik hast, geht ja gar nicht anders. Mhm. Und die entscheiden aber über Dinge, die sie gar nicht beurteilen können. Und zwar nicht, weil sie doof wären oder ähnliches, das will ich ihnen gar nicht vorwerfen, sondern das haben sie einfach nicht gelernt. Nee. Dann müssen sie sich Expertisen holen und es ist alles schwierig. Siehst du doch bei Jack Wolfski, ne? Erst war keine Zufahrtsstraße, ne? Setzen sie die Halle hin und konnten keine LKWs hinfahren. Da sprichst du was an, Da habe ich auch so gedacht, also kann einem ja vieles passieren, aber die Zufahrtsstraße zu vergessen ist jetzt nicht unbedingt. Und dann hatten sie das noch so lange vermietet, wo sie sich durchziehen wollten, dann, jetzt mussten sie ja hinten rum, ne? Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, was mit den Leuten dort passiert. Ich will da irgendwann nochmal hin und mal gucken, ob ich nicht mal irgendeinen draußen sehe, weil ich weiß nicht, ich kenne einfach die Namen nicht, der da wohnt. Und wenn ich wirklich mal einen in seinem Schrebergarten da sehe, dann laufe ich mit meinem Aufnahmegerät echt hin und sage, komm mal, lass mal hinsetzen. Wobei das schwierig ist, ich möchte mit diesem Podcast auch nicht so... Kein politisches Blut auffühlen. Ja, doch mal über Politik, das muss drin sein, aber eben nicht so, nicht eine Stunde lang für irgendeine Sache kämpfen. Dafür sollen sie zur Mittwochszeitung gehen, da bin ich der Falsche. Ne? Ansprechen kann man, ich meckere über die Bahnhofstraße, da meckere ich glaube ich dann jedes Mal drüber, einmal, das muss sein. Aber es soll nicht so bierernst sein, also das passt da nicht rein. Du hörst ja selber, wenn wir sie unterhalten. Mir geht es echt mal darum, mal was über den Rülpsdorf von vor 50 zu hören. Wie gesagt, bei Oma und Opa, die fangen praktisch da an, wo die Keller gebaut wurden. Mhm. Keller nicht. Oma und Opa haben vorher, glaube ich, noch im Schuppen gewohnt. Da waren noch so alter Schuppen mit dem Schwein, so war noch drin. Da haben sie noch gewohnt, da waren wir drin, zusammen mit dem Schwein. Also, das ist, ich weiß nicht, ob zusammen, aber also, wir waren ja, das, also das war damals noch nicht unüblich, dass viele auch noch Viehzeug hatten, Schwein oder weißes Schwein. Ja, klar, ja. Soll man machen, ja. Wenn das Geld nicht da ist. Eben. Ja, mein Gott. Ist da eigentlich noch irgendwas so wie nee, der Gasthof an der Ecke ist auch weg. Da wo Penny ist dahinter, da war ja eine lange Zeit ein Gasthof, ne? Wo meinst du jetzt? Wo Penny ist in der Bahnhofstraße da an der Ecke. Das war noch ein schöner Alter mit Saal und ach, so. Wo die Lea rein wollte eine Zeit lang, glaube ich, ne? Da hatten sie überlegt, ob die da reingehen, glaube ich. Das früher Heuer war? Heuer, ja. Und ja, stimmt, da, ja. War da unten, ja. Der war noch ein lange und jetzt ist ja auch das andere Ding abgerissen, wo es wieder ja, der hatte, Schimmel. Der Schimmel rein. Ja, aber ganz ehrlich, also das war ja ich fand es gut, dass irgendeiner mal Feuer reingeschmissen hat, sonst hätten sie noch 10 Jahre über. Also ganz ehrlich, sorry, aber das war schon peinlich. Ja, aber also, früher war es ja eben noch ein Restaurant. Ja, ja, also da war ich nie drin. Lokal, ich auch nicht. Eine Zeit lang konnte man da, glaube ich, gut essen, sagte man. Also Heuer kenne ich, da war ich mal auf Klassentreffen, aber das muss schon... 20 Jahre locker her sein, ja, da war also wirklich, das ist schon ewig. Da habe ich meine erste Hochzeit gefeiert. Ja, stimmt auch. Ja, mit Hermann. Ach, war ja. Mein Gott. Auch schon lange her. Ja, mit der einen Tochter bin ich zusammen in der Hauswirtschaftsschule gewesen. Mhm. Ich war ja, bevor ich gelernt habe, ja, war 2 Jahre ja, im Haushalt, ne, weil ich so jung war. Ich bin ja schon mit 13 aus der Schule gekommen. Ja. Ich bin mit 5 schon hin, ne? Ja, wir hatten ja nur 8 Jahre, also war ich 13. Und wenn ihr schon 9 oder 10 Jahre hattet, ne? Ja, ich bin mit 15 raus. Also ich war noch nicht ganz 16 und da kann man dann schon Lehre machen. Mhm. Obwohl es für mich zu früh war. Ja. Ja, manche sind halt mit dem Alter auch so weiter. Aber bei mir war es auch einfach die Einstellung. Also ich war einfach noch zu sehr Kind mit 15, muss ich sagen. Also das hat nicht gut geklappt. Wer weiß, wofür es gut war. Sonst hätte ich heute vielleicht, wäre ich heute Elektriker. Ob ich damit glücklich wäre, weiß ich auch nicht. Also, das ist im Nachhinein immer gut gebrauchen. Immer schwer zu sagen, was wäre wenn. Ne? Ja, ja. Und hinterher trauern ist auch das Verkehr. Nee, ich bin froh, dass ich zur See gefahren bin. Das war in Ordnung. Ja, hatte ich auch noch eine schöne Zeit. Das war heute gut. Ist ja, liegen die Schiffe an, ein paar Stunden später wieder raus, so in etwa. Ne? Also, das fing in den 60er Jahren an, so Ende der 60er Jahre. Da ging das los, dass das immer weniger wurde. Ja, kann man vorstellen. Ja. Die Liegekosten, ja gut. Ja, und die ganze Technik wurde immer schneller, immer mehr. Ja, heute ist ja, wenn du da guckst im Hamburger Hafen, ist ja so unfassbar. Selbst diese Riesendinger, die ja wirklich gigantisch groß sind, die liegen da nicht lange. Das ist wir haben auch, wenn wir drüben waren in Virginia, haben wir Kohle geladen, 20.000 Tonnen, abends ran, morgens weg. Das ist unfassbar. Ja. Da sahst du nur die Waggons, da kommen die Güterzüge mit 50 Tonnen, die wurden hochgehoben, umgekippt, rein in so ein Ding, unten war ein Verteiler. Schön war das, als ihr noch auf dem Bananenfrachter wart und so. Wir kriegen immer eine Staude Bananen mit nach Haus. Als es noch kein Obst gab. Die Bananen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das war ja. Ja, das ist ja heute auch gar nicht. Die haben alle Container. Ja. Damals waren, als wir noch fuhren, waren noch die Stauden im Schiff. Heute ist ja Karton, alles Karton mit den Händen drin, ne? Nee, wir kriegen damals nach jeder Reise, durfte jeder eine Staude mitnehmen nach Hause. Das war genehmigt, das war Satz. Naja, heute geht er gar nicht mehr. Die werden ja, ich weiß gar nicht, die sind ja blitzschnell hier. Ich weiß gar nicht, die werden doch auch noch irgendwie. Kommt hier noch raus? Ja, da wird auch noch für gesorgt, dass die nicht altern, die Bananen. Die kommen ja hier noch grün an. So. Ja, müssen sie. Das war bei uns auch schon. Das waren da Kühlschiffe. Die mussten eine ganz bestimmte Temperatur haben. Die kamen krass grün rein, die Bananen. Die mussten hier noch grün sein. Sonst werden sie verfault. Ja, und das war ganz streng. Wenn die zu reif waren, dann kamen sie weg. Ne? Und. Da kriegst du immer, wir waren meistens in Bremerhaven, kriegst du immer eine Staude Bananen, wenn du nach Hause fuhrst. Ich bin natürlich immer nach Hause gefahren. Na ja gut, wir waren nur 2 Tage hier, es lohnt sich dann ja auch wieder nicht. Ja? Nö, wir waren alle 4 Wochen da, ne? Ab dem Chef, später war ich aber ein halbes Jahr weg. Ich wollte gerade sagen, das fahren die doch immer ein halbes, dreiviertel Jahr, und da sind die doch irgendwo unterwegs. Ja, war noch länger wie ein halbes Jahr. Oh Gott, nee, das wäre nichts für mich. Ach, war schön. Ja, aber hast du immer nur Wasser um dich rum, ist es nicht... Oh, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, aber dafür lagen wir auch in den Häfen länger. Wir haben einmal 1, 2, 3 Tage im Hafen gelegen und dann konntest du auch an Land gehen. Wir haben mal 2 Wochen immer in Casablanca gelegen, in Marokko, weil das so langsam ging da. Wir waren froh, dass wir wieder weg waren, hat es kein Geld mehr nachher. Ja, okay, das kann ich auch noch nachvollziehen. Dann aber die ganze Zeit auf See, aber ist das nicht, boah, ja, fährst du halt viel Wasser? Ja, zwei Wochen und länger warst du ja nicht auf See. Ich finde zwei Wochen ohne Rüber, also das finde ich eine Menge Zeit, ohne dass ich irgendwie so richtig Abwechslung habe. Also, nee, ich fand das gut. Ich weiß auch nicht, ob ich da seefest genug zu mir, keine Ahnung, bis jetzt hatte ich nie Probleme. Ich weiß auch nicht, ich habe gekostet wie so drei Jahre zuerst. Das sehe ich mir. Was wollte ja mal einen Tag nicht so ganz, aber dann ging das wieder, ne? Obwohl, ich brauche noch einen mit so einem Bootschein hier. Ich muss noch mal ein, zwei Inseln in der Elbe möchte ich noch besuchen. Da komme ich nicht rüber. Wenn ich da mein rosa-rotes Schlauchboot auspacke und auf der Elbe gucke, kriege ich überschiss. Da traue ich mich nicht auf. Also da hört das dann auf mit dem Boot. Ich habe einen Motorbootschein. Echt? Ja. Ja, dann brauchen wir ja nur noch ein Boot. Ja, aber so, da muss ich vorher nicht noch mal gucken, nee, wie die Signale sind. Ja, mir nützt ja kein Boot. Was, du musst ja, darfst ja nur 4 PS oder, ja, sonst 4 PS oder was darfst du sonst fahren? Also kannst du nicht ernsthaft auf der Elbe mitfahren. Ich habe einen Sport-Hochsee-Führerschein. Ich darf mit dem Ding überall hinfahren, wo ich will. Aber musst du nicht, irgendeiner sagte mir, musst du nicht im Hafen noch einen extra Schein haben, wenn du im Hafen fahren willst? Nee, es gibt Elb runter und Elb rauf. Es gibt Binnenschiffer und Seeschiffer. Ja, das war, aber wenn du innerhalb des Hafens fahren willst, sagte mir irgendwie, müsstest du... Wohl, ne? Nee, es kann sein, wenn du beruflich im Hafen fährst, auf einer Barkasse und so. Nee, er meinte, wenn ich jetzt mit einem normalen, was weiß ich, Schein habe, mit dem ich jetzt 10 PS da auf der Elbe fahren darf, darf ich damit noch nicht in den Hafen rein? Doch. Ach so, weil dann vielleicht vertut das. Wir fahren doch mit unserem Schiff auch in den Hafen rein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Und er sagte mal sowas, dass man dafür einen extra Schein wollte, weil das halt dieses Gewerbegebiet sozusagen, dass man da irgendwie. Aber wir können überall hinfahren. Oh. Du brauchst nur Elb aufbinden. Das heißt, ich besorge ein Boot und dann fahre ich mich mal. Das ist kein Problem. Müssen wir doch mal gucken, wo wir ein Boot kriegen. Ich darf ein Schiff bis 55 Meter fahren. Ich glaube, damit werden wir aber auf den kleinen Inseln in der Mitte nicht angelegt. Da kommt nicht her. ich fahre ja doch, wir fahren ja doch viel hier in Finkwerder mit Fischkutter. Ja, mit so einem Ding würde ich mich denn ja auch schon trauen mitzufahren, aber ganz ehrlich, so ein Schlauchboot auf der Elbe, also ach, da hört bei mir der Mut, auch nicht mehr. Da hört der Mut bei mir schon auf. Ein festes Boot. Nö, och. Ich muss nicht fahren. Bleib lieber am Rand und guck mir das an, wie andere das machen. Dann nee, ich auch wieder. Im Sommer wieder los. Wir haben hier so einen Fischkutter in Finkenwerder, so einen richtigen großen. Also Eigentum oder was? Nein, der gehört in der Stiftung in Hamburg und wir sind ein Verein, wir fahren den. Ach so, okay. Also eine Art Museumsschiff praktisch. Ist ein Museumsschiff. Ja, okay, klar, dann ja. Aber wir fahren auch bis nach Polen rüber, Schweden, Dänemark. Oh, das ist aber schon ganz schön. Flensburg, Helgoland, Büsum, Cuxhaven. Nach Schweden ist das dann, ist das nicht durch Skagerrak da? Nee, wir sind hinten in der Ostsee. Ach so, ich wollte gerade sagen, das heißt, in Skagerrak kenne ich eher, als sollte man nicht unbedingt fahren. Können wir auch, ist kein Problem. Ja, aber bei Sturm würde ich da nicht unterwegs sein. Kann man ja ruhig warten, ne? Obwohl, mein Bruder sagte mal, die Ostsee wäre gefährlicher als die Nordsee, weil zum die Wellen, ja, die Wellen sind, ja. Die gehen so hoch. Ja, genau, so Teil, die sind schlimmer für das Schiff, ja. Weil die nicht so tief ist, die Ostsee. Mhm. Aber das ist ein Hochseekutter, der kann das ab. Man muss vernünftig fahren, ne? Ja, aber ich muss, wenn ich mitfahre, muss ich es auch abkühlen, ich weiß. Und wenn gut wäre, das ist ein Segel, wie richtig, ne? Dann fahren wir nur mit Segel. Oh, ich kann da so. Hast du denn da, du fährst mit? Hier im Hafen Geburtstag und so. Ja, da kann ich es ja verstehen. Nee. Ich habe den Motorbooterschein. Nee, über See darf sie ja nicht mit, sie ist nicht Mitglied im Verein. Ach so. Ich habe die Firma gemacht, Ronald hatte ja Bootsführerschein gemacht und ich auch, ne? Also, und das muss man echt lieben, weil mir wäre das zu langweilig da oben. Ich habe auch kein Boot, also insofern bin ich dann nicht mehr gefahren. Aber als zur Prüfung habe ich in Lübeck auf dem See so eine große Barkasse gefahren. Und da musste ich mal über Bord üben. Ich habe den Mann so ein bisschen mitgenommen, aber da war Sturm. Ist das immer noch gültig jetzt oder musst du das auch wie beim LKW, musst du ja alle zwei Jahre? Nee, bleibt. Boah, ist aber auch gewagt, Ali, ne? Also wenn ich jetzt mir ein Boot anschaffen würde, müsste ich mir nochmal alle Seezeichen vornehmen, ne? Also damit ich die nochmal habe. Ja, aber jetzt schätze ich dich auch als vernünftig ein. Genauso wie ich heute, ich habe bei der Bundeswehr den LKW-Führerschein gemacht und habe schon zwei Jahre nach der Bundeswehr gesagt, ich setze mich doch nicht nochmal in so ein Ding rein. Mhm. Ich habe da 10 Jahre nicht gefahren, ich bin doch nicht bescheuert, da fahre ich doch einmal tot. Aber es gibt genug Bekloppte und grundsätzlich hast du ja erstmal die Möglichkeit. Und beim LKW fand ich es gut, dass sie es abgeschafft haben, indem du irgendwie alle zwei Jahre... Glaube ich, musst du das jetzt verlängern lassen mit so einer Zwischenprüfung. Also irgendwas musst du machen, sonst darfst du nicht mehr fahren. ich meine, Boot ist ja fast noch mittlerweile nicht mehr ungefähr. Du fährst ja nicht mehr durch den leeren Hafen, die Zeiten sind auch vorbei. Das ist auch, wenn ich habe das Patent auf großer Fahrt. Ja. Da musst du auch fahren. Oder wenn du jetzt 5 Jahre nicht fährst, musst du eine Prüfung machen. Ja, das meint, das ist auch vernünftig. Man also kann auch nicht. Sonst verfällt das. Ja, okay. Und der normale gar nicht, oder was? Bitte? Und deiner der ist. Der Sportbootführerschein. Nee, ich hab das ja umschreiben lassen. Ja. Auf den Sporthochschulen wahrscheinlich. Da ist keine Grenze. Ah, okay. Was darfst du damit fahren? Wie groß? Ich darf Schiffe bis 55 Meter fahren. Traditionsschiffe. Und bei dir jetzt aber auch mit Sport, nur den normalen? Na, oder? Also ich glaube 55 Meter nicht. Ne? So groß passt nee, gibt's da nicht. Ist das nur motorenmäßig begrenzt oder ist das. Also bei uns gilt das für Segel und Motor. Ja. Für beides. Ne? Ein Segel habe ich nicht. Also Segel muss man extra Meter, machen. Das ist ja schon ein gutes Stück Schiff, ich meine. Ja. Da muss man ja ein bisschen mit umgehen können. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt 50 Meter Hafen fahre, könnte es schwierig werden. Der hier ist 28 Meter lang, ne? Und 6 Meter breit. Ja, da muss man ja schon ein bisschen mit überlegen, was man macht. Das musst du ein bisschen üben auch. Auch so das Anlegen und Wegfahren und Manöverfahren. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das musst du schon ein bisschen üben. Aber wir machen das ja schon zig Jahre, ne? Ja klar, ich sage ja, wenn du in der Übung bist, aber deswegen... Also wir sind ja jeden Sommer unterwegs. Mich wundert, dass sie noch nicht da auch was eingeführt haben, dass du alle 2 Jahre was nachweisen. Nee. Guck, Segelflieger zum Beispiel, haben wir hier in der Römsdorf, da habe ich mal mit einem gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Aber die müssen unglaublich viele Stunden im Jahr nachweisen, damit die diesen Schein behalten. Das fand ich also. Das war also, wenn du das ausrechnest, dass du nur am Wochenende Zeit hast und ja auch nicht immer Sonne ist. Ja. Boah, da habe ich echt mit Ohren geschlagen, das war ja fast gar nicht möglich. Also hier ist das nicht bei den größeren Schiffen, ja. Ja, also ja okay. Ja, schon. Ja, macht ja auch Sinn. Wenn du das beruflich machst, dann hast du ein Patent, das musst du. Mhm. Entweder musst du immer fahren, dann brauchst du es nicht. Ja klar, dass du es nachweisen kannst, dass du aber unterwegs war. Ja, und sonst musst du nach 5 Jahren verfällt jetzt, wenn du nicht zwischendurch fährst oder eine Prüfung machst. Ich weiß nicht, hier steht nicht bei. Wie hast du einen Originalschein da? Ja. Mein Gott, von wann ist der denn? Wir sind ein bisschen vom Thema ab, aber das macht ja nichts. Mein Gott, von 2. Kannst du dann ja. Ach, 95, das geht ja noch. Aber die Brille ist nicht mehr ganz modern. Ne? Nee, die habe ich aber auch noch, die Brille. Mein Gott, die ist riesig. War gut, dass wir nur Audio haben, dann können die Leute das nur hören und nicht sehen. Das ist ja echt schade. Mein Patent ist von 58. Aber das gilt jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr fahre, aber dafür habe ich das andere. Ne? Mhm. Na, Luna muss auch noch ein bisschen gekraut werden. Ne? Mich interessiert das alles ein Scheiß, was wir jetzt hier haben. Meine Güte. Aber das mit Rumsdorf fand ich echt mal interessant. Also das war der Sache, die meisten sagten ja auch, dieser Bürgermeister in Rumsdorf. Mein Gott, das klingt ja heute absurd, das Ganze. Ja. Da habe ich jedes Kuh drauf. Aber Rumsdorf war doch eigentlich nicht größer als Neu-Rumsdorf, oder? Nee, das wundert mich immer so ein bisschen. Das war eher kleiner. Ja, deswegen wundert mich das mal so ein bisschen, dass die eigentlich ja noch lange scheinbar den Vorsitz hatten, hätte ich jetzt mal überlegt. Ja. Nee, Moment, damals hatte doch noch Wulmsdorf, aber auch schon Bürgermeister, ne? Aber war das nicht noch, Wulmsdorf gehörte doch, glaube ich, zu Wulmsdorf damals? Nein, Wulmsdorf, Forsthusen gehörte zu Dersdorf, glaube ich, und Dersdorf war wieder mit Wulmsdorf drin. Ich weiß nur, als damals der erste Bürgermeister in Wulmsdorf gewählt wurde, da wollte er das ja auch werden, der Peters aus Wulmsdorf. Die waren noch dann so sauer, dass sie das nicht geworden sind, die paar Bauern, die wählen, ne? Ja, klar. Die kennen und Wulmsdorf ist ja dann inzwischen gewachsen, war ja riesig geworden und daraufhin ist das dann nach Wulmsdorf gegangen. Ja, ich wundere, dass es überhaupt mal andersrum war, weil Dersdorf war doch wirklich nicht ernsthaft jemals größer als Neu-Wulmsdorf. Nee. Und Dersdorf ist ja nur wirklich... Ja, da war ja nur der Polizist, ne? Der Bürgermeister war im Wulmsdorf in der Schule. Stell dir mal diesen einsamen Polizisten davor. Also selbst als Kind war Dersdorf für uns in Wulmsdorf ja schon fast klein. Also muss man echt mal so sagen. Die Straße da hoch Richtung Elsdorf ist ja auch nie damals noch gar nicht so richtig bebaut gewesen. Das war ja alles, ist ja alles dazugekommen. Also Dersdorf war ja wirklich winzig. Also Seepold hieß der. Seepold, ja. Und der Sohn, der eine Sohn hat unten... Wenn man von Wulmsdorf runterkommt, über die Straße, in die Bahnhofstraße an der Ecke, ist das so ist der Steuerberater. Steuerberater, ja. Das ist der Sohn von unserem alten Polizisten. Ach so, muss ich immer auf Papa fragen, ob Sie das eigentlich wissen. Also Mama und Papa war selbstständiger Estrich-Jägermeister. Ja. Und Seepold, deswegen kenne ich den auch schon seit der Kindheit, war der Steuerberater. Also, das war ja auch ein Steuerberater, das muss man ja mal klar sagen, mit Herz und Seele. Ja. Wir haben den, als Eichel und ich mal 2-3 Jahre Gewerbeschein hatten, auch mal genommen und haben es aufgegeben, weil wir den nicht verstanden haben. Der konnte gar nicht mehr. Der war das so durch und durch, dass wir nichts verstanden haben. Der muss auch einen Bruder haben. Ja, der hat die Fahrschule. Ach so. Die war früher hier, wo der Wiener Wald. Das ist, glaube ich, Horst Rebold, ne? Der Steuerberater. Ich glaube, ja. Aber ich kenne nur den. Also heißt für mich war das immer auch. Ja, der war da auch noch, aber ich weiß nicht, wo sie. Rebold hießen die. Ja, stimmt. Wo der Wienerwald war, der die Fahrstelle in der Graben, oder? Ja, da war mal im Wienerwald, wo jetzt die Moschee. Jetzt ist da die Moschee drin. Ne? Ja, genau. Und da in der Ecke war auch mal der Seefort-Inhaltsfahrschule. Ich weiß nicht, ob der da noch ist. Gott, die Zeiten in der Seefort. Stimmt, der Wienerwald, da habe ich auch als Kind mal gegessen. Ich habe dann immer vorne, haben die Leute immer ihr Kleingeld verloren. Und das fiel immer da ins Fenster runter. Ne? Ja. Und das habe ich dann mal meinen Neffen erzählt, Kai. Und seitdem habe ich da kein Geld mehr gefunden. Da ist er nämlich immer mit dem Band und mit dem Magneten hingegangen und hat das rausgeholt. Wo war der Wienerwald? Der Wienerwald, wo die Moschee jetzt ist. Jetzt ist da eine Moschee drin. Also jetzt ist die Fußgängerbrücke jetzt über die Straße. Kirche. Weißt du, wo die Fußgängerbrücke ist? Ja. Da fährst du durch und dann fährst du ja links runter zum Bahnhof, wenn du wolltest. Mhm. Und direkt dahinter, auf der Ecke, da war, wo jetzt die Moschee ist, jetzt, da war ein Wienerwald. Und hinten unten war noch ein Autohöker, also Autozubehör. Ja. Das weiß ich, weil das war lebensgefährlich, da runter zu fahren. Das war ein solches Gefälle da runter. Und da war so ein Kram, hatte der damals. Gegenüber war noch ein Haushaltsgeschäft und so, das sind alles die Ecken, wie er nur wohnt, so war alles weg, ne? Aber der hatte sich lange gehalten. Der hat sich lange gehalten. Wo ich immer gefragt habe, da ist nie einer drin, was macht der scheiß Waschsalon da? Und der hat sich ewig gehalten. Ja, und da ist jetzt Matratzen-Concord oder irgendwas drin. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum da, also dänisches Bettenlager und 50 Meter weiter macht der, wer braucht denn so viel Matratzen auf der Welt? In der Wolfsburg haben wir jetzt auch, glaube ich, schon einen Matratzenladen. Ja. Wie viele Matratzen kaufen die Leute? Also wir kaufen alle 8 Jahre mal eine richtig gute. Ja, das war es dann aber auch. Also so richtig nachvollziehen kann ich das nicht, wie die das machen. Also irgendwie muss das ja gehen. Ja. Ja, und die haben nicht nur Matratzen, die haben meistens auch noch allerhand andere Sachen dabei. Ja, aber dänisches Bettenlager, boah, ich war da mal drin, da kriegst du aber auch nur Schrott. Sorry, aber es ist, also... Die Möbel sind eigentlich ganz gut im dänischen Bettenlager, aber die... Ja, aber da musst du schon die guten, also ja, für deren Verhältnisse die guten nehmen. Ja. Die einfachen Möbel, nee, das haben wir mal gemacht, um eine Wohnung einzurichten. Boah, was ist schon? Also die wieder. Nee, da musst du schon dann die guten, diese, wie nennt sich das noch, die Apothekerschränke und so, die sind ganz gut so aus festem Holz. Aber ich finde so Neugraben, also ich kenne das jetzt nicht aus eurer Jugend, um Gottes Willen, da hat sich mit Sicherheit alles geändert, das kann ich mir gut vorstellen, das ist ja auch logisch. Aber so aus meiner Jugend, so wenn ich bin 66 Jahre geboren, Graben finde ich eigentlich noch relativ, hat sich nicht so schrecklich viel geändert. Da gab es immer mal andere Läden drin, aber so die Läden sind immer noch so an den gleichen Stellen. Auch da, wo jetzt der Waschsalon ist, dieses Karree war schon immer dieses Karree mit irgendwelchen Läden und so. Und Neuwulmsdorf? Ja, nur Richtung Hausbruch, so an der Hauptstraße an der B. Seitdem die vierspurig wurde, sind die kleinen Läden alle weg. Die, da sind dann höchstens Kosmetikläden oder irgend sowas. In den 50er-Jahren und so, da war Neugraben ja auch noch ein Dorf. Und da waren ja hier überall, Frankower Straße, überall waren da Geschäfte. Das war so das Zentrum. Da ist ja kein Geschäft mehr. Das ist ja jetzt alles Bahnhofstraße und. Sie würden am liebsten wieder Geschäfte hinbauen, weil jetzt die vierspurige Straße natürlich Leute lockt. Es gibt sogar so eine ganz geringe Chance, dass das tatsächlich mal wieder so wird. Mhm. Weil, ich weiß nicht, wer mir das mal erzählt hat, aber der wusste schon, wovon er redet und er sagte, es ist tatsächlich so geplant oder angedacht, wenn diese A26 tatsächlich mal irgendwann fertig werden sollte und bis Hamburg führt, die B73 wieder zurückzusetzen auf zweispurig. Mhm. Wenn das tatsächlich passieren würde, was ja sogar Sinn machen würde, weil da hast du ja den Verkehr nicht mehr so extrem, da könnte sich ein tolles Dorf wieder entwickeln. Weil ohne die B73, ich persönlich finde Neugraben, Neuwulmsdorf ist auch ohne die B73 sehr aufgewertet. Die B73 ist schon echter, der Schandfleck will ich nicht mehr sagen, aber es ist so ein richtiger Trenner von den Orten, auch Neugraben. Also darüber ist immer doof. Das, der Verkehr, der ist ja auch so stark geworden, nicht? Also, die Älteren, die mögen das doch gar nicht kaum noch übergehen, so in etwa. Nee, ist auch unangenehm. Denn jetzt, wo der Lidl ist, da wird es ja einspurig. Dadurch sind die Leute auch alle so abgebrüht und fahren diese Kreuzung rein. Und dann musst du da als Fußgänger zwischen diesen Autos durchlaufen, weil die halt auch den Fußweg blockieren alles. Mhm. Da wünschte ich mir mal, da könnten sie gutes Geld verdienen, da einmal eine Woche Polizisten hinzustellen und zu kassieren. Ja. Die würden gutes Geld machen. Und da haben sie ja, ich finde, der Wurmser hat viel verloren. Sie haben ihm auch viel genommen. Dann, die Esso-Tankstelle war vielleicht nicht hübsch, aber der Lidl ist noch viel schlimmer. Mhm. Ja, früher war da ja die Esso-Tankstelle. Ja. Da gab's, war da eine Waschstraße drin. Gut, der hat die dann auch. Die Esso-Tankstelle war unsere erste Tankstelle. Unser Vater hatte ein Motorrad, so ein altes englisches. Als wir da oben noch wohnen. Und wir sind dann als Jungs, haben das Ding genommen, ohne Führerschein, ohne alles, und sind runtergebrettert zu dieser Esso-Tankstelle und haben da getankt. Und dann wieder hochgefahren. Ich weiß gar nicht, warum der das da nicht überlebt hat. Das habe ich nie so ganz verstanden. Ich war aber nicht aufgepasst. Weil eigentlich ist die Lage ja klasse. Hm. Viele da, wo zweispurig sind, da kurz raufgefahren zum Tanken. Die Waschstraße war gut. Aber ich glaube, er hat nie was investiert. Das Ding verfiel ja auch am Ende so ein bisschen. Aber ich kann es auch nicht ernsthaft beurteilen. Vielleicht hat er auch keinen Nachfolger und dann laufen die Verträge ja aus. Ne? Nee, soweit ich weiß, war die dann mal kurz zu und wieder auf. Also dass da hörte man so Leute, dass da Konkurs ist. Ich kann das nicht beschwören, wie gesagt, aber es sagten mehrere unabhängig voneinander. Weil eigentlich die Lage war doch klasse. War gut, ja. Also da muss ich sagen, sieht Edeka und Aldi unten doch viel besser aus. Da stehen Bäumchen zwischen den Parkplätzen und der Edeka ist sowieso. Ich sage immer zu Heike, wenn sie sagt, du musst mal mit einkaufen, sage ich mal, wenn denn zum Edeka, da komme ich dahin noch am nächsten. Ja, da ist auch jetzt der Lass mich mal eben durch. Ja, ich muss mal nach oben. Der eine Schlachter drin, hier aus Finkenwerder. Der will dich. Und die holen ja auch noch von den Bauern und so ihr Vieh, ne? Also da Edeka. Das Vieh schon angenehm. Aber bei Lidl stört mich so andere Sachen, ne? Aber trotzdem, also wir haben hier ja nicht, auch nicht viel. Wir haben ja eben Aldi, Edeka und Rewe. Und ja, Rewe ist also, Rewe ist auch nicht so mein Ding. Manche Sachen, die ich bei Edeka nicht kriege, also ich muss sagen, der Edeka ist hier sehr schön. Und er ist sogar teilweise preiswerter als Rewe. Wo doch jeder immer sagt, Edeka wäre teuer. Ja, und die fragen auch immer gleich, da in der Wurmsdorf, wir fahren da ja mit, auch mit hin, wenn wir dann da Richtung Buxtehude fahren oder so. Und können wir auch bestellen, wenn sie irgendwas nicht haben. Ja, also sofort alles, ne? Nun gut, für uns bestellen ist schlecht, dann müssen wir extra wieder runterfahren. Aber das ist der gute Wille ist einfach ziehen. Ja, der Service. Und man kann immer da jemand fragen. Ne? Ja. Und woanders, da rennt man immer rum. Ja, ist ein bisschen teurer. Obwohl Edeka eine gute Fleischabteilung hat. Ne? Aber die haben auch ihre eigene Schlachterei. Ne? Irgendwie. Wollte ich gerade sagen, die haben auch einen Schlachter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Elsdorf zum Schlachter fahre oder auch hier in der Wurmsdorf, nein, das Fleisch ist einfach besser. Das Gute kostet auch mehr. Wir sind auch manchmal bei Schwarz. Also ich muss sagen, haben wir so. Die haben auch einmal. Ja. Da ist manchmal. Da habe ich also meistens gut, manchmal. Also bei Rind haben wir eigentlich immer Glück gehabt da. Nicht? Also Schwein kaufe ich ja nicht so viel. Aber man muss mittlerweile echt schon. Gucken. Also man muss auch die kleineren Läden, also die bieten eben doch mehr Service. Ne? Beim Bäcker ist dasselbe. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Bäcker sind das aber leider irgendwie nur noch drei verschiedene Besitzer, glaube ich. Da haben sich alle gegenseitig aufgekauft irgendwie. Ich weiß, bei Schrader hat Heike immer gekauft. Ich so, vergiss es. Das will ich nicht mehr. Ich will ein Brötchen, das knackig ist. Und nicht so ein Brötchen, wo ich mich draufsetze, aufstehe und das sieht aus wie vorher. Das kann nicht sein. Das ist so irgendwo in Polen vorgebacken, hierher kutschiert worden und hier aufgebacken. Nee. Das hatten wir hier auch, wenn ich mal sonntags da hinten Brötchen geholt habe. Das ist so ein lapperzähes Ding, ne? Nee, also so ein, gut, hier hinten der eine Bäcker, der backt noch selbst, obwohl die teilweise auch schon so Aufbacksachen haben, ne? Also ihre Öfen, wo sie das. Das Aufbacken ist schlimm geworden. Brötchen muss ich so auf den Tisch legen und wenn ich so einmal drauf hau, dann muss das wirklich ganze Küche dreckig sein. Dann ist ein gutes Brötchen. Ja. Und nicht so ein, ich hau da drauf und das biegt sich wieder aus dem Wasser. So, ja, und die sind heute. Also wir haben lange gesucht, bis wir diesen Bäcker aus Elsdorf, wie heißt der? Der backt auch noch selber. Der Brotkorb ist das. Ja, Ziesemer. Der Brotkorb dran, ja. Das ist einer, der backt sehr. Der stammt aus Hockraben. Super geile Brötchen. Ziesemer, ja. Mein Gott, früher konntest du in der Breslauer Straße, da gab es den. Wie hieß denn der Bäcker? Ja, da war lange einer, Brodder. Aber der ist auch nicht. Brodder ist das gewesen, meine ich. Ach, da konntest du nachts um drei in der Backstube klopfen, hast du erst ein Brötchen gekriegt. Sowas gibt es doch heute gar nicht mehr. Oder heute nachts um drei Uhr klopfst, da ist keiner. Nee. Weil die Polen die Brötchen noch nicht vorgebacken geliefert haben. Das ist so, also, nee. Das war in Neugraben bei, wie heißt der noch? Kraft. hier in der Roxaner Straße. Ja. Da konntest du auch morgens hinten hingehen zur Backstube und Brötchen holen. Genau, ab 3, 4 Uhr. Ja, irgendwie so. Ja, ja, dann, wenn du irgendwie von der Disco nach Hause kamst. Tür, dann kriegst du schon Brötchen, die noch warm war. Das geht heute fast gar nicht. Das bei Kessler eigentlich auch noch? Das weiß ich nicht. Also, ja, diese aufgebackene Säure ist für mich kein Brötchen. Also, naja, oder wie kann er mehr Bäcker werden? Dann müssen sie nachts aufstehen und backen und arbeiten. Aber dann kann man Tag schlafen. Andere haben doch auch Schichten. Naja, ich glaube, es geht aber auch nicht mal um das Arbeiten, sondern es geht immer, da musst du ein bisschen mehr nehmen, weil du ja deine Angestellten noch bezahlen musst. Du kriegst den Scheiß ja nicht vorgebacken geliefert. Ja. Die sind nämlich billiger vorgebacken geliefert. Dann kostet das Brötchen 5 Cent mehr. Ja. Und dann kommen die Leute tatsächlich mehr. Das erschreckt mich immer am meisten. Die reden zwar alle gerne viel, dass sie kleine Läden unterstützen wollen, aber nur solange die nicht teurer sind. Ja, ja, eben. Das ist auch diese ganzen Selbstbedienungsdinger, diese Bäcker. Schrecklich. Und dann siehst du manchmal, dann krabbelt einer rein und packt und das wieder zurück. Hin. Ja, nee, also geht gar nicht. Nee. Das ist aber auch der Bauer, wo ich wohne, da. Ja. Geld wie Heu. Die haben ja. Das ganze Neuwiedental ist ja alles auf Erdpacht von den Bauern. Ne? Erdpacht, das ist ein Gottesgeschenk, Erdpacht. Ja, da ein paar Häuser zwischendurch, alles so, ich wohne auch zur Miete da. Aber die gehen nach Aldi und gucken am Preis. Ja. Wenn die Margarine 10 Pfennig billiger ist, dann kaufen sie die. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist auch, aus welcher Zeit du kommst. Ja, die kommen aus einer Zeit, die hatten das früher nicht einfach. Ja. Deswegen, weil ich habe das bei Oma und Opa gesehen. Die haben natürlich am Anfang hier auch, er hat dann bei der Gemeinde gearbeitet, Opa und so. Waren einfach harte Zeiten, viel Geld war nicht übrig. Mhm. Und dann hatten sie später was, aber trotzdem wurde im Dunkeln gesessen und Fernsehen geguckt, um Strom zu sparen. Dann haben wir Kinder das oder Enkel das Geschenk gekriegt. Ja, das hast du auch nicht rausgekriegt. Nee, das die hätten noch 10 Millionen gewinnen können. Bei denen auch nicht raus. Nee, das geht einfach. Die da rumlaufen, du denkst, das sind die hinterletzten Penner, so laufen die manchmal rum. Ja, wobei mir solche Leute meist lieber sind als diese aufgeschniedelten. Ja, gut, aber ich sag mir immer, ich weiß nicht, ich sag zu ihm auch mal, du kannst doch nichts mitnehmen, Jochen. Die waren bis vor ein paar Jahren, sind sie immer nach Dunen gefahren zum Urlaub, 2 Wochen. Ja, nächstes Mal bin ich wieder hin. Ich sag, warum das denn nicht? Ist teurer geworden. Ist einfach teurer geworden. Ich sag, ich hab einen Vogel. Ach, aber ja. Gut, jetzt sind sie so alt, jetzt können sie es auch nicht mehr. Die sind Mitte 80, ne? Ach, das ist ein bisschen steckt doch hier in die eigene Tasche, das ist doch nicht. Na gut, so in unserem Rahmen versuchst du natürlich auch ein bisschen was rauszuholen. Ja, ist doch, ja, ganz normal, mein Gott, also wir versuchen ja nicht fürs Alter vorzusorgen. Also. Hauptsache, du verlebst es dann im Alter auch ein bisschen. Wir können zufrieden sein. Sagen wir mal, solange das hier noch in Ordnung ist. Eben, Gesundheit und klarer Kopf ist viel, viel wichtiger. So, ja. Gut, so habe ich auch schon Ersatzteile überall. Ja, aber du kriegst welche. Nee. Du kriegst ja in diesem Land aber welche. Da geht's ja schon mal los. Ja. Mir geht's gut dabei. Ja. Ich sage mir mal, Hauptsache hier ist das noch. Ja. Ja. Das geht uns schon noch ganz gut. Wenn man so sieht im Fernsehen auch, wie das anderswo in Sudan oder überall aussieht. Ne? Das Beste, was man machen kann, sich ab und zu mal sowas angucken und sagen, ach, das ist schon ganz okay. Wenn du das Elend überall siehst, nicht nur da, es gibt anderswo auch noch. Aber jetzt sammle ich sowieso wieder zu viel hier. Soll ja eine Gastrolle sein. Wie viel haben wir denn eigentlich erzählt schon? Ich muss mal einmal wir sind von Neubums doch schon ein wenig abgeschweift. Ja, anderthalb Stunden haben wir auch. Das ist dann auch schon bald. Neuwulmstorf ist, ich sage, das ist so ein lokaler Podcast, aber auch so ein bisschen, es soll so eine Mischung zwischen, kennst du N3, die Talkshow? Ja. Da haben sie doch immer so 4, 5 Gäste. Und jedes Mal ärgere ich mich, weil sie für jeden nur 20 Minuten haben. Und ich ärgere mich noch mehr, dass sie jedes Mal irgendeine beknackte Prominente da hat, eine Pseudo-Prominente, die ein Buch geschrieben haben. Wirklich, die Freitagsabends? Ja. Ja. Und sonst gucke ich das so gerne, aber das sind so Leute, die mich langsam nicht mehr interessieren, die da auftreten. Da habe ich gedacht, mein Gott, dann machst du mal einen Podcast über Leute wie du und mich gerade, also oder wie ihr jetzt. Einfach mal normale, in Anführungszeichen, Menschen. Plus so ein bisschen lokal, Neuwulmstorf. Und mal gucken, wie es läuft. Wenn sie zu einer dritten Folge keiner mehr hört, ja, dann mache ich es wieder dicht, mein Gott. Aber probieren kann man es ja mal. Also, es gibt halt nichts, was wer sowas sonst macht. Und Radio kannst du heute nicht mehr hören. Das ist nur Gedudel oder Werbung abwechseln. Ja. Also nehmen wir das jetzt selbst in die Hand. Und da ich alle wieder schon eine Weile kenne und wusste, ich kann Schnack machen. Ich sage, und dann kennst du auch noch mal Römster aus. Auch einer von aus, diesen. Soll ich sagen? Alle Kescher. Heute kann man ja auch das offen sagen. Das Hobby ist mittlerweile so bekannt. Früher sollte man ja nicht so Werbung machen. Mittlerweile ist egal, das kennt jeder. Und wir haben über das Geocachen. Ja, stimmt. Über das Geocachen. Ja. Ich glaube, mit deinem. mit Kai. Was ist das, Neffe? Neffe, ja. Neffe bin ich, glaube ich, noch unterwegs gewesen und dann kamt ihr noch dazu. Ja, du hattest ihn angeschrieben und dann hat er ja, glaube ich, gefragt, ob wir mitkommen können. Ach ja, genau, wir wollten irgendeinen schwereren Cache zusammen machen, genau, genau. Du warst einmal hinter mir direkt an der Autobahn in so einem TB-Hotel. 10 Minuten später oder was, da war ich auf dem Weg nach Nienburg. Genau, runter, dann sind wir mal zusammen cachen gegangen und seitdem gehen wir so regelmäßig alle 2-3 Monate mal los. Ja, machen wir was vor und ist ein schönes Hobby. Wenn kann wir unterwegs sind, der kauft immer Postkarten und ich gehe cachen. Neuwolfsdorf haben wir ja mittlerweile auch schon diverse. Das ist auch schon nicht mehr mehr. Also mittlerweile lohnt es sich nicht mehr, das geheim zu halten, weil es kommt ja in jeder Sendung. Früher war es schon sinnvoll, weil du einfach so Location hattest, wo du rein konntest. Jetzt kann ich es ja sagen, weil sie mittlerweile zugemacht wurde. Zum Beispiel in Rübke, kennst du noch den alten, da ist doch an der Landschall dieser Weg. Mhm. Und da war doch in der Mitte dieser Bauernhof, wo man mit Fahrrad schön anhalten konnte zum Kaffee und Kuchen. Mhm. Der ist ja abgerissen worden. Und daneben steht noch ein Wohnhaus. Stammt noch ein Wohnhaus. Nee, steht auch noch. Haben wir letztes gesehen, steht noch. Da wurde zum Beispiel ein Cache reingelegt. Mhm. Das kannst du machen, wenn 100 Cacher in Hamburg unterwegs sind. No. Heute sind 1000 Cacher. Dann kannst du das nicht mehr machen, weil es steht zwar kein Schild dran, aber trotzdem ist jedem klar, da habe ich nichts drin zu suchen. Wenn da jetzt einer eine Woche mal reingeht, kriegt das keiner mit. Aber wenn da natürlich 10 an einem Wochenende reingehen, dann findet sich, wenn du umso mehr du hast, umso mehr wird auch die Anzahl Doma dabei. Das ist halt einfach so, das ist ja nichts Geheimnisvolles. Dann läuft der erste nachts mit einer Taschenlampe rum und dann war es das für so eine Location. Ja. Und deswegen ist schon, hat man das nicht gerne gemacht, drüber geredet, das Geocachen. Und heute ist es, weißt du, es hier. Ja, heute wird Zeit, dass einige da auch wieder von abgehen. Ne? Oh, das lassen wir jetzt für den nächsten Podcast. Der, ich mache ja auch Geocaching-Podcast. Den müssen wir dann ja mit deinem Töchterchen zusammen machen. Mutter und Tochter zusammen am Geocachen. Da kenne ich auch nicht viele von. Nee. Dann machen wir für heute dicht hier. Ja. Dann sage ich euch vielen Dank. Ja, danke mal nach Hause. Für echt interessante Einblicke, muss ich mal sagen. Musst du mal so ein bisschen raussortieren, ne? Was du gebrauchst. Da wird nichts raussortiert, das wird so reingestellt. Ach so. Und dann gucken wir mal, ob irgendeiner kommentiert. Bis jetzt war Kommentare und eher Seite dünn. Seite hast du das denn? Gebe ich dir nachher noch, schreibe ich dir auf. Das steht auch auf der Seite. Die, die es kennen, wissen es ja schon. Ich gucke nachher mal nach, hatte ich mir aufgeschrieben. Und wie gesagt, das erste Mal haben das 50 Leute gehört. Jetzt muss man mal gucken, ob das zweite Mal auch noch 50 hören. Wenn man beim dritten Mal irgendwann nur noch einer hört, dann weiß ich, okay, kommt nicht so gut an. Nee. Kann ich es dicht machen. Und wenn es beim dritten Mal 100 sind oder immer noch 50, dann freue ich mich. Ja. Also von daher gucken wir mal, wie das aufgenommen wird. Ich kann das mal ganz schwer einschätzen, wie das aufgenommen wird. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt so viele Podcasts auch nicht. Nee. Das sind eigentlich auch immer die gleichen, die sie machen. Und es gibt sehr viel über Technik. Und dieses Konzept, was wir jetzt hier machen, kenne ich so eigentlich bisher noch gar nicht. Deswegen wollte ich es mal ausprobieren. Mhm. Na gut, jetzt haben wir schon Tschüss gesagt. Sagen wir nochmal Tschüss. Der Hund ist auch schon wieder da, wenn gekrault wird. Ja, ich mach mal langsam los. Ja, vielen Dank nochmal, ne? Ja, doch. Und dann hoffe ich, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuhören. Ja.